Der große Unbekannte von Karl Richard Schon. Kriminalhörspiel in 6 Folgen. Aller Anfang ist schwer. Vielleicht, meine Damen und Herren, erinnern Sie sich noch. Wir sind uns vor einiger Zeit auf diesem heute nicht mehr ungewöhnlichen Wege schon einmal begegnet. Dickens, mein Name. Edgar Dickens. Schriftsteller, wohnhaft London, Richmond Embankment. Das heißt, um genau zu sein, damals, als wir uns kennenlernten, hatte ich meine Zelte in dieser mehr als überdurchschnittlich gut zu bezeichnenden Wohngegend aufgeschlagen. Inzwischen bin ich, wenn Sie das interessiert, nach Hackney übergesiedelt. Von meinem Fenster aus sehe ich nicht mehr die Themse, sondern lediglich die Bäume von Victoria Park in der Ferne. Tja, die schönen Tage im Westen sind leider vorbei. Schmerzlich, aber nicht zu ändern. Und es ist auch sinnlos, Zeiten nachzutrauen, in denen man über seine Verhältnisse gelebt hat. Sie wissen das selbst am besten. Was jedoch den Norden Londons angeht, so spricht man in diesem Jahre mehr von ihm als von irgendeinem anderen Stadtteil. Wenn auch nicht von Hackney, so doch von Tottenham. Die Hotspurs haben, wie Sie wissen, die Ligameisterschaft errungen. Und ich wage zu prophezeien, dass die Jungs auch den Cup einheimsen werden. Aber entschuldigen Sie, möglicherweise halten Sie vom Fußball gar nichts. Und was ich rede, sind spanische Dörfer für Sie. Tja, sprechen wir also von Inspektor Nutting, dem stellvertretenden Leiter der Mordkommission in Scotland Yard. Das Neueste wäre, Ihnen mitzuteilen, dass der eher kleine, etwas dickliche Mann, der den Vorstellungen eines Kriminalpolizisten, wie sie uns der Film eintrichtern möchte, nicht gerade entgegenkommt, dass er sich vor kurzem neue Visitenkarten anschaffte, auf denen im Gegensatz zu früher Chefinspektor Nutting gedruckt ist, in Antiqua mit Goldrand. Und wahrscheinlich sollte ich Ihnen auch sagen, dass der frisch gebackene Chefinspektor an einem Tag im April nicht gerade rosiger Laune war, als sich eine gewisse Mrs. Bellaby bei ihm melden ließ und ihm weitschweifig davon unterrichtete, dass ihre Tochter Margaret, 23 Jahre alt, Studentin am Konservatorium, seit 2 Tagen nicht mehr nach Hause gekommen sei. Den Versuch der aufgeregten Dame klarzumachen, dass für ihren Fall die Mordkommission kaum zuständig sei, parierte Mrs. Bellaby mit der für Chefinspektor Nutting überraschenden Frage: Wieso? Wer ist denn zuständig für Mord, wenn nicht Sie? Mord? Ja. Aber Sie sagten doch, dass Ihre Tochter abgängig sei. Natürlich, aber aus welchem Grund sollte Margot von zu Hause wegbleiben, wenn ihr nicht etwas Schreckliches zugestoßen wäre? Man liest doch jetzt immer so viel von Verbrechen, die an jungen Mädchen begangen werden. Ja, man liest zu viel davon in dieser Beziehung, haben Sie recht, Mrs. Bellaby. Was aber das Verschwinden Ihrer Tochter angeht... Mord, eine andere Erklärung gibt es gar nicht. Nun, wenn das Verschwinden eines Menschen mit Sicherheit nur diese eine Erklärung zuließe, wäre Scotland Yard mehr als froh, Mrs. Bellaby. Ja, Sie müssen bei Ihrem zuständigen Polizeirevier eine Abgängigkeitsanzeige zu Protokoll geben, Mrs. Bellaby. Man wird tun, was man kann, um das Verschwinden Ihrer Tochter... Herr Chefinspektor? Bringen Sie bitte Mrs. Bellaby zum Fahrstuhl, Miss Mansfield. Sie werden sehen, der Fall wird sich aufklären, Mrs. Bellaby. Immer gleich das Schlimmste anzunehmen. Das ist zwar menschlich verständlich, aber ebenso unbegründet. Guten Tag. Ich bin empört. Ist das die Art, Leute abzuwimmeln, die ein Kapitalverbrechen anzeigen bitte, wollen? Bitte, gnädige Frau. Entlaufene Töchter sind beinahe eine so schwierige Materie wie entlaufene Hunde. Beinahe. Gott sei Dank, dass ich mit beiden nichts zu tun habe. Übrigens, Miss Mansfield, die Vorzimmerdame des Chefinspektors, ist das einzige neue Gesicht, das im Mitarbeiterstab Mr. Nuttings auftaucht. Allerdings ein bemerkenswertes Gesicht. Präziser ausgedrückt, eine bemerkenswerte Erscheinung, diese Miss Jane Mansfield. Ja, ihr Name erinnert sie an eine Dame vom Film, nicht wahr? Aber nicht nur das, auch Miss Mansfields Körperbau hat eine faszinierende Ähnlichkeit mit jenem des berühmten Stars. Eine Tatsache, die, wie Sie mir zugeben werden, an sich erwähnenswert genug ist. Ebenso erwähnenswert aber ist, dass die junge Dame sich ihrer Chancen, die ihr die Natur mit auf den Lebensweg gegeben hat, durchaus nicht bewusst zu sein scheint, sondern ein aufreizend hausbackenes Geschöpf ist. Sergeant Croker zum Beispiel wundert sich jedes Mal über dieses kurvenreiche Rätsel und bangt vor dem Tag, an dem der Loy, der mit Sicherheit in Miss Mansfield steckt, sich schlaftrunken regeln könnte. Dann wäre es nur noch eine Frage der Zeit, wann sich diese angenehme Erscheinung aus den Räumen von Scotland Yard verflüchtigen würde. Und nicht nur Sergeant Croker widmet dieser beinahe als sicher vorauszusehenden Möglichkeit manch kummervolle Gedanken. Madam Miss Mansfield. Guten Morgen. Wie geht es Ihnen? Guten Morgen, Mr. Holloway. Danke der Nachfrage. Gut. Gott sei Dank. Ich mache mir immer Sorgen. Über mich? Tja, über die Frage, ob Sie sich bei uns wohlfühlen. Ein Mädchen wie Sie in diesem trostlosen Büro. Was meinen Sie damit, Mr. Holloway? Ein Mädchen wie ich? Ja, das ist besser, Sie hören nicht hin, was ich so den lieben langen Tag für mir erzähle. Auch zusammen. Der Chef ist der da, ja? Ja, gehen Sie nur hinein. Ja, danke schön. Morgen, Chef. Morgen, Holloway. Na, so nachdenklich? Oder was bedeutet der Gesichtsausdruck? Eine der besten Ideen, die in diesem Haus je wach wurden, Chef. Ich meine, dass man Ihnen Miss Mansfield ins Vorzimmer gesetzt hat. Wissen Sie, dadurch wird einem der Weg zu Ihnen immer leicht gemacht. Ja, man fühlt sich direkt verpflichtet, mindestens 3 bis 4 Mal am Tag hereinzuschauen. Sind Sie gekommen, um über Miss Mansfield zu schwärmen? Nee, nicht direkt. Ich wollte Ihnen nur sagen, dass der Wagen bereit steht. Wir fahren nach Kensington Park 202. Ein gewisser Harold Jenkins ist in der vergangenen Nacht ermordet worden. Jedenfalls war das aus dem Telefongespräch herauszuhören, dass eine Mrs. Kent, wahrscheinlich die Haushälterin des Toten, gerade mit mir geführt hat. Mrs. Kent? Ja, kommen Sie bitte. Es ist entsetzlich. Mr. Jenkins. Wo ist der Tote? Hier. Sehen Sie sich das an, wie das hier aussieht. Da, der Fleck im Teppich, sehen Sie? Und das Bad ist vollkommen blutverschmiert. Mein Gott, der arme Mr. Jenkins. Entschuldigen Sie, meine Herrschaften, ich will Sie nicht mit Details langweilen. Sie alle kennen das ja. Der Polizeiarzt untersucht den Toten, der Fotograf hantiert mit Kamera und Blitzlicht und die Beamten gehen herum und sammeln scheinbar nebensächliche Gegenstände auf oder suchen lupenbewaffnet nach Fingerabdrücken. Das Eigentümliche in diesem Fall war nur, dass Polizeiarzt und Fotograf nicht in Tätigkeit treten konnten. Ansonsten wurden eine Menge Fingerabdrücke festgestellt, Blut auf dem echten Perser sowie in der Badewanne, die aussah, als sei Mr. Jenkins wie gewisse Leute im alten Rom umgebracht worden, denen man die Pulsadern aufzuschneiden pflegte, während sie gezwungen wurden, ein warmes Bad zu nehmen. Die Einrichtung des Arbeitszimmers lag bunt durcheinander. Ein Bündel alter Decken in einer Ecke und draußen im Garten entdeckte man Fußspuren der Schuhgröße 42. Chefinspektor Nutting verfolgte die Tritte mit Sergeant Croker durch den Garten und hinaus auf das freie Feld, das in einer Entfernung von 30 Yards am Themseufer endete. Und Croker meinte mit einem Anflug von Zufriedenheit in der Stimme: Gute alte Themse. Sie ist doch immer im Spiel, wenn in London irgendwas los ist. Was halten Sie davon, Chef? Wovon? Was da an dem Strauch hängt. Na, der Fetzen einer Decke vermutlich. Ihr Scharfblick ist bewundernswert. Ja, gehen wir ins Haus zurück. Harold Jenkins war Kunsthändler, wie aus der Vernehmung der Haushälterin hervorging, eine Kapazität auf seinem Gebiet, und er hatte einen feudalen Laden in der City, Islington Square 42. Er war vor 3 Tagen am 14. verreist und hatte Mrs. Kent davon unterrichtet, dass er erst heute wieder zurück sein würde. Den Vorschlag der Haushälterin, die im Übrigen nicht bei ihm wohnte, sondern nur tagsüber erschien, um Ordnung zu halten, ihren Vorschlag, die Zeit seiner Abwesenheit zu einer Art Frühjahrsgroßreinemachen zu nutzen, hatte der Kunsthändler abgelehnt. Eine Entscheidung, die Mrs. Kent trotz der Erregung, in der sie sich befand, wortreich als unklug bezeichnete, auf die Chefinspektor Nutting jedoch nicht näher einging. Es stellte sich ebenfalls heraus, dass die Haushälterin ihren Brotgeber am Abend des 13. zum letzten Mal gesehen hatte. Als ich heute vor einer Stunde kam, fand ich diese Verwüstung. Sah das Blut im Bad und da wusste ich sofort, dass der arme Mr. Jenkins umgebracht worden ist. Ich rief sie an. Pflegte Mr. Jenkins öfter zu verreisen? Oh, ziemlich oft. Manchmal blieb er eine Woche oder auch zwei weg. Er reiste überall herum, um wertvolle Gemälde zu kaufen. Paris, Rom, München. Gibt es außer Ihnen noch Personal? Nur Mr. Stewart. Er kommt im Winter, um die Zentralheizung zu versorgen. Aber er war seit Ende März nicht mehr hier. Denn vom April an ist die Heizung nicht mehr in Betrieb. Ganz gleich, ob es das Wetter erlaubt oder nicht. Typisch englische Knauserei. Er war Junggeselle. Witwer. Mhm. Die gnädige Frau starb vor 4 Jahren. Kinder hatte Mr. Jenkins keine, wenn Sie danach fragen wollen. Auch keine Verwandte, soviel ich weiß. Ich habe überhaupt selten fremde Menschen hier gesehen. Nur manchmal lud Mr. Jenkins sich Geschäftsfreunde ein oder Maler. Er hat vielen jungen Künstlern geholfen. Haben Sie eine Ahnung, was dieses Bündel decken hier soll? Auch darin pflegte Mr. Jenkins Gemälde einzuwickeln, damit sie beim Transport nicht beschädigt würden. Hatte er wertvolle Kunstwerke hier im Haus? In der Regel nicht, aber hin und wieder brachte er von seinen Reisen das eine oder andere mit und deponierte es hier, wenn er nicht direkt ins Geschäft fuhr. Zum Beispiel, wenn es dazu zu spät war, nachts. Verstehen Sie? Mord in Verbindung mit Kunstdiebstahl, Chef. Das ist mal was, das über die reine Routine hinausgeht. Geben Sie mir bitte die Adresse dieses Mr. Stewart. Ja, Cumberland Road 193. Oh. Es ist nur 4 Block entfernt. Er heizt mehrere Häuser in der Gegend. Auch im Sommer macht er sich auf verschiedene Weise nützlich, um seine Rente aufzubessern. Er verlor im Krieg ein Bein, wissen Sie? Wir haben das ganze Haus auf den Kopf gestellt, Chef. Fehlanzeige. Keine Spur von einer Leiche. Sollte sie sich allein auf den Weg zum Friedhof gemacht haben? Damit sprach Sergeant Coker das aus, was an diesem Fall als ungewöhnlich gelten konnte. Auf die Frage, wo ist der Tote, gab es momentan keine genaue Antwort. Aus den vorgefundenen Hinweisen ließ sich freilich unschwer die Gedankenkette bilden, dass man den toten Mr. Jenkins in eine Decke gehüllt, zum Fluss geschleppt oder dort versenkt hatte. Warum sich der oder die Täter solche Umstände gemacht haben, da Tote im Allgemeinen nicht reden und also über ihre Mörder nichts aussagen können, darauf gab es weder eine beweisbare noch eine hypothetische Antwort. Ja, wie dem auch immer war, der Augenblick verlangte Taten. Sergeant Crooker setzte sich daher mit der Flusspolizei sowie mit dem Schauhaus in Verbindung, ob eine unbekannte männliche Leiche angeschwemmt worden sei, während Nutting und Holloway Mr. Stewart aufsuchten. Das war ein Hühne von Gestalt, dem Holloway beim ersten Blick ansah, dass er sehr wohl imstande war, einen Menschen fortzutragen und das nicht nur über 30, sondern auch über 1000 oder noch mehr Yards. Polizei? Wieso? Was wollen Sie von mir? Es handelt sich um Mr. Harold Jenkins, bei dem Sie in Diensten stehen, Mr. Stewart. Das ist übertrieben. Ich mache so Gelegenheitsarbeiten für ihn. Die Heizung im Winter, der Garten im Sommer... Wann haben Sie Mr. Jenkins zum letzten Mal gesehen? Vor ein paar Tagen. Vorgestern, glaube ich. Versuchen Sie, sich genau zu erinnern. Das ist wichtig. Wichtig? Wieso? Beantworten Sie meine Frage. Ja, es war vorgestern. So um 10 Uhr morgens. Ich reparierte bei Pattersons das Gartentor. Es quietschte verteufelt. Da kam er aus dem Haus und ging vorüber. Pattersons sind Mr. Jenkins Nachbarn, wissen Sie. Aber warum fragen Sie das alles, Inspektor? Weil Mr. Jenkins ermordet worden ist. Ermordet? Sie sind ja verrückt. Jedenfalls müssen wir es annehmen. Und es ist nicht wahrscheinlich, dass wir uns täuschen, obwohl wir die Leiche nicht gefunden haben. Sie wurde mit ziemlicher Sicherheit in der Themse versenkt. Mr. Jenkins ermordet? Ein Mann wie er? Das ist doch unmöglich. Ich glaube, wir brauchen unsere Routinefragen nicht auszupacken, Holloway. Nein, nein. Mr. Stewart ist so ehrlich entsetzt, dass es kaum wahrscheinlich ist, er könnte da irgendetwas mit zu tun haben. Ich müsste mich da schon sehr täuschen. Was quatschen Sie da? Ich? Was soll ich damit zu tun haben? Entschuldigen Sie die Störung, Mr. Stewart. Wenn wir Sie noch mal brauchen sollten, hören Sie von uns. Guten Tag. Guten Tag. Sagen Sie, Holloway, in diesem Frühjahr hat es kaum 3 aufeinanderfolgende Tage gegeben, wo es nicht regnete. Habe ich recht? Stimmt. Gestern, als meine Frau und ich aus dem Kino kamen, goss wie aus Kannen. Aber die Fußspuren in Jenkins Garten waren ausgezeichnet zu verfolgen. Die Tat muss also nach dem letzten Regen, etwa zwischen Mitternacht und heute Morgen, geschehen sein. Jedenfalls ist Mr. Jenkins nicht ins Bett gekommen. Es war so sauber gemacht wie bei der Armee. Glaube nicht, dass er das fertiggebracht hätte. Und sein Mörder wird sich kaum die Mühe gemacht haben. Es dürfte Mrs. Kents Werk sein. Merkwürdig ist nur, dass sie seit dem 13. nicht mehr in seinem Hause war. Stuart aber den Mr. Jenkins vorgestern, also am 15., noch gesehen hat. Ja. Vielleicht hätten wir Stuart gleich mitnehmen sollen. Er sah richtig wie ein Kerl aus, der spielend leicht Leichen vortragen kann. Sie vergessen die Schuhgröße 42, Holloway. Wieso? Sie könnte zwar eventuell stimmen, aber Stuart hat eines seiner Beine für Großbritannien geopfert und der Mann, der den toten Mr. Jenkins weggeschafft hat, besaß noch beide. Und sie waren sehr gesund. Und ich dachte, wir wären schon am Ziel. Ja, da war Holloways Wunsch der Vater seiner Gedanken gewesen. Ja, das kommt vor, auch bei Polizisten. Aber das Ziel, auf das die ganze Geschichte hinauslief, war noch durchaus dunkel. Am Nachmittag desselben Tages stocherten eine Anzahl von Männern, die in Booten standen, in der Themse unweit des Hauses Kensington Park 202 herum, die hier nur 2,5 bis 3 Meter tief war. Das Ergebnis dieses aus der Ferne wie Fischerei aussehenden Unternehmens war gleich null. Ebenso unergiebig blieb die Vernehmung des Angestellten von Mr. Jenkins, der den Laden im Arlington Square betreute. Seine Aussagen deckten sich mit denen der Mrs. Kent, sowohl was Mr. Jenkins Reisen im Allgemeinen als auch die in besonderen zur Frage stehende Abwesenheit betraf. Am 14. morgens hatte sich der Kunsthändler mit dem Hinweis verabschiedet, dass er am 17. wieder zurück sein würde. Die Nachfrage bei seiner Bank ergab, dass Jenkins den Betrag von 5.000 Pfund abgehoben hatte und dass sein Konto im Augenblick eine hübsche zweistellige Zahl auswies. Die Liste der Bekannten, die zusammengestellt wurde, enthielt die Namen von Leuten, die für genauso gut gepolsterte Bankguthaben garantierten wie Mr. Jenkins selbst. Leute, die keinen Grund hatten, irgendjemanden umzubringen. Es sei denn, es erdreistete sich einer, ihre Jagderzählung von Sambesi zu bezweifeln oder die Treue ihrer, nein, nicht Gattinnen, sondern ihrer schottischen Hühnerhunde. Ein Motiv der Tat fand sich auch vorderhand nicht. Höchstens, dass man Sergeant Croker zustimmte, der meinte, dass es auf irgendwelche Kunstgegenstände abgesehen war. Nehmen wir an, ein Dieb wusste oder nahm wenigstens an, was für Kostbarkeiten dieser Jenkins besaß. Und als er verreiste, nahm sich der Bursche das Haus vor. Jenkins überraschte ihn, als er zurückkam, der Dieb verlor die Nerven und legte ihn um. Das könnte auch erklären, warum er die Leiche beiseite schaffte. Einfach, weil er die Nerven verloren hatte. Alte Niederländer zum Beispiel bringen heutzutage 5- ja 6-stellige Summen. Niederländer? Wovon redest du, Holloway? Tja. Du solltest wirklich mal was für deine Bildung tun, Crocker. Klingt nicht sehr überzeugend. Ein Bild dieser Art, was ist genauso unmöglich zu verkaufen wie etwa der Kronschatz oder die Brillanten der Herzogin von Windsor. Und wenn es auf die 5.000 Pfund abgesehen war, die Jenkins von der Bank geholt hatte? Wer konnte denn davon Ahnung haben? Nein, diese Geschichte scheint mir tatsächlich mit Routine allein, wie Crocker das gesagt hat, nicht lösbar. Wir stoßen da in Kreise vor, in denen wir fremd sind, wie Kennedy in der Seele Khrushchevs. Das Motiv steckt mit Sicherheit in der Person Harold Jenkins selbst. Versuchen Sie, etwas über seinen Lebenslauf herauszubekommen. Er scheint ja ein eigenbrödlerischer Mensch gewesen zu sein. Und es handelt sich also um eine Aufgabe, bei der ein Pluspunkt für Ihre Beförderung herausspringen könnte, Krocke. Sie trauen mir viel zu, Chef. Jedenfalls danke. Sie haben auf das richtige Pferd gesetzt, Chef. Sehen Sie sich das mal durch. Ich habe es beim Erkennungsdienst ausgegraben. Harold Jenkins, geboren 4.5.11 in Bristol, Studien in Cambridge, 1936 Dr. Phil, 3 Jahre Auslandsaufenthalt, im Krieg Hauptmann der Reserve, verheiratet mit Sarah McIlroy, von 1951 bis 1955 vereidigter Sachverständiger der National Gallery, seitdem Inhaber der Kunsthandlung Arlington Square 42, früher Kemple & Kemple, Na, wieso weiß der Erkennungsdienst über Mr. Jenkins so gut Bescheid, Crowther? Lesen Sie weiter, Chef. Er hat seine Stellung als Sachverständiger damals nicht freiwillig aufgegeben. Aus den Diensten der National Gallery entlassen, nachdem ein von ihm empfohlenes Gemälde als Falsifikat erkannt wurde. Die Untersuchung konnte jedoch kein vorsätzliches Vergehen des Jenkins nachweisen. Es wurde ihm lediglich Fahrlässigkeit vorgeworfen. Das Verfahren wurde mangels Beweisen eingestellt. Ja, aber für die Burschen des Museums war er natürlich untragbar geworden. Und so wurde ihm gekündigt und er übernahm den Laden in der City. Wodurch er sich freilich finanziell nur verbesserte. Ein Fall nach oben. Es kommt immer wieder mal vor. Ein interessantes Dokument, Crocker. Ja, ich fürchte nur, es war so leicht zu beschaffen, dass der Pluspunkt wieder gestrichen werden muss, Chef. Oder? Ja, was das betraf, den Pluspunkt für Sergeant Crockers Beförderung, so ist dies nicht der Zeitpunkt, sich für die Aufstiegsmöglichkeiten von Polizeibeamten zu interessieren. Wichtiger ist, was außer der Rekonstruktion von Harold Jenkins' Lebenslauf an weiteren Pluspunkten für die Ermittlung zutage kam. Tja, und da trat man auch in den folgenden 2 Tagen auf der Stelle. Eine Art Bewegung, die in mancher Hinsicht mehr ermüdet als Langstreckenlauf. Das Ziel von Mr. Jenkins' letzter Reise, ehe er seine allerletzte angetreten hatte, konnte ebenfalls nicht ermittelt werden, denn seinem Angestellten hatte er nichts Näheres mitgeteilt. Und die Nachfragen in den Büros der Luftverkehrsgesellschaften blieben so unergiebig wie die Erkundigungen, die man bei Jenkins' Geschäftsfreunden einzog. Schifffahrtslinien schieden wegen der Reisedauer von 3, ja wahrscheinlich nur 2 Tagen, da Mr. Stewarts Aussage es bewies, sowieso aus. Und auf der Eisenbahn kann ja in England und auch sonst wo jedermann fahren, wohin er will, ohne nach Namen und Adresse gefragt zu werden. Ja, streng genommen war bei alledem nur ein gravierender Punkt herauskristallisiert worden, der mit einiger Berechtigung den Zusatz des Wörtchens »plus« verdiente, nämlich die Tatsache, dass jene 5.000 Pfund, die der Kunsthändler bei der Bank abgehoben hatte, ebenso verschwunden waren wie er selbst. Aber es fragt sich, ob man diesen Umstand, sachlich gesehen, nicht eher als Minuspunkt hätte bezeichnen können. Die Theorie jedenfalls, die Holloway am 3. Tag nach der Entdeckung der ganzen Geschichte entwickelte, war auf Vermutungen gegründet und auf sonst gar nichts. Ich denke mir es so, dass Jenkins Verbindungen besaß, die sich mit Bilderfälschungen ihr Brot verdienen. Seine eigenen Erfahrungen deuten ja darauf hin. Nehmen wir an, dass bei diesem dunklen Geschäft noch jene Ehrenmänner in Erscheinung zu treten pflegen, die sich weniger auf den Unterschied zwischen Holbein dem Jüngeren und Van Gogh kaprizieren, als auf die Echtheit der von Sterling, die ins Rollen kamen. Der Gedanke an Mord ist bei ihnen gar nicht so abwegig. Ganz gleich, aus welchem speziellen Grund man Jenkins beseitigt hat, wir sollten jedenfalls das Fälscherdezernat einspannen. Vielleicht liegt dort irgendetwas vor, was uns von Nutzen sein könnte. Nothing. Herr Chefinspektor, die Wasserpolizei teilt mit, dass eine unbekannte männliche Leiche bei Southwark Bridge gefunden wurde. Man bittet Sie, ins Schauhaus zu kommen. Danke, Miss Mansfield. Also das könnte ein erster Schritt weiter sein, wenn wir wenigstens den Toten haben. Vielleicht, dass die Art seines Todes Hinweise auf den Täter gibt. Es könnte sein, dass das der Grund war, ihn wegzuschaffen. Verständigen Sie bitte Mrs. Kent und diesen Stewart wegen der Identifizierung. Am besten, Sie fahren beide los und bringen Sie sofort mit. Ich fahre inzwischen voraus. Muss denn das sein, Herr Chefinspektor? Ich habe nämlich noch nie einen Toten gesehen. Noch nie, verstehen Sie? Und ausgerechnet Mr. Jenkins. Mein Name, Mr. Jenkins. Sie müssen sich fassen, Mrs. Kent. Sie und Mr. Stewart haben Mr. Jenkins am besten gekannt. Sie müssen uns helfen, verstehen Sie? Herrgott, wer hätte das gedacht? Was wollen Sie damit sagen, Mr. Stewart? Na, was sonst, dass ich mich vor den Kopf geschlagen bin, Mr. Jenkins hier wiederzusehen. Oh Gott, ich kann es nicht, ich kann es nicht. Lassen Sie Mrs. Kent in Frieden, Inspektor. Ich bin ganz sicher, er ist es. Der Tote hat 3 Tage im Wasser gelegen. Sie sehen, dass sein Gesicht immer noch mal, ja, ich sehe. Er schaut entsetzlich aus. Glauben Sie vielleicht, es ist ein Vergnügen, einen Menschen, den man gern gemocht hat, so wiederzusehen? Aber Mr. Jenkins, warum nur? Na, dann wollen wir diesen Ort wohl lieber besser verlassen. Kommen Sie, Mrs. Kent. Wer immer das getan hat, Inspektor, Sie müssen den Kerl finden. Er gehört an den Galgen. Ich habe Ihnen ein Fälschungsdezernat geschickt. Ja, Herr Chefinspektor, ich habe notiert. Hier bitte. Im letzten halben Jahr sind in Paris und New York verblüffend gute Falsifikate, besonders französischer Impressionisten, aufgetaucht. Nach Ansicht der Interpol deuten die Spuren nach London, aber die Nachforschungen sind diesbezüglich noch kaum vorangekommen. Aha. Na, Crocker, vielleicht, dass die Geschichte dann doch ans Rollen kommt. Ja, hoffentlich. Wir haben den Toten. Und der Hintergrund, vor dem die Tat geschah, hält sich etwas auf. Tja, aller Anfang ist schwer. Was bei unserer Arbeit ins Gewicht fällt, lieber Crocker, ist der Umstand, dass wir in jedem Fall immer wieder von vorn anfangen müssen. Jawohl. Ein kluger Bursche, der Chef, nicht wahr? Könnte direkt einen Philosoph gesprochen haben. Vorzimmer, Chefinspektor Nutting? Ja, Dr. Malden, er ist da. Ich verbinde. Hallo, Herr Chefinspektor? Dr. Malden ist am Apparat. Na und Sie, Sergeant? Machen Sie schon Feierabend? Nein. Aber ich hatte eben einen Anblick, der so wenig schön war, dass ich mir bei Ihnen Trost suchen muss. Kleines Mädchen. Sie wissen gar nicht, wie trostreich es ist, Sie zu sehen. Wie ist es? Wollen wir zwei nicht mal zusammen ins Kino gehen? Sie sagten mal sowas. Wie wär's denn mit heute Abend? Im Kino ist es finster, Sergeant. Da haben Sie nicht viel von meinem Anblick. Ach, wie Sie das sagen, Miss Jane. Ach ja. Was haben Sie denn? Nichts. Nur geseufzt. Und ich könnte, wenn es Sie nicht allzu sehr stört, ganz gut eine Weile damit fortfahren. Warum sollte es mich stören? Und warum? Tja. Warum wohl? Sie hörten die erste Folge des Kriminalhörspiels Der große Unbekannte von Karl Richard Schon. Der große Unbekannte von Karl Richard Schon. Kriminalhörspiel in 6 Folgen. Das Porträt. Angerufen, Miss Mansfield. Ich habe Ihnen ins Fälschungsdezernat. Ja, Herr Chefinspektor, ich habe notiert. Hier bitte. Danke. Im letzten halben Jahr sind in Paris und New York verblüffend gute Falsifikate, besonders französischer Impressionisten, aufgetaucht. Nach Ansicht der Interpol deuten die Spuren nach London, aber die Nachforschungen sind diesbezüglich noch kaum vorangekommen. Aha. Na, Crocker, vielleicht, dass die Geschichte dann doch ins Rollen kommt. Ja, hoffentlich. Wir haben den Toten. Mhm. Und der Hintergrund, vor dem die Tat geschah, hält sich etwas auf. Ja. Ja, aller Anfang ist schwer. Naja. Was bei unserer Arbeit ins Gewicht fällt, lieber Crocker, ist der Umstand, dass wir in jedem Fall immer wieder von vorn anfangen müssen. Jawohl. Nothing. Hallo, Herr Chefinspektor. Dr. Malden ist am Apparat. Ja, bitte. Guten Tag, Chefinspektor. Tag, Doktor. Nun irgendwas im Fall Jenkins? Ich bekam eben einen Bericht des Labors über die Untersuchung der in Jenkins Bart festgestellten Blutspuren. Ich glaube, es ist wichtig für Sie. Dann schießen Sie los, Doktor. Es handelt sich um zweierlei Blutgruppen. Sowohl um solches der Gruppe 0 wie auch der Gruppe B. Man kann also als sicher annehmen, dass nicht nur das Opfer, sondern auch der Täter zur Ader gelassen wurde. Ja, so wie wir das Arbeitszimmer vorfanden, konnten wir annehmen, dass ein heftiger Kampf stattgefunden haben muss. Es ist durchaus möglich, dass der Mörder eine schwere Verwundung erlitten hat. Vielleicht sollte man die Londoner Ärzte daraufhin ansprechen. Jenkins hatte 0, der Täter also B. Danke, Doktor. Wenigstens ein Hinweis, der als sicher anzusehen ist. Wiederhören. 72 Stunden nach der Entdeckung des Mordfalls und 3 Stunden, nachdem der Kunsthändler aus der Themse gefischt worden war, ließ Chefinspektor Nutting den Polizeiapparat in Tätigkeit treten, um einen unbekannten, möglichen Patienten irgendeines Londoner Mediziners ausfindig zu machen. Eine Unternehmung, bei der viel Zeit draufgehen würde, wenn man in Rechnung stellt, wie viele praktizierende Ärzte es in London gibt und wie groß die Zahl von Leuten sein mochte, die die Blutgruppe B haben. Einen Hoffnungsschimmer gab es allerdings. In den vergangenen 3 Tagen hatten sicher nicht allzu viele Menschen wegen einer noch nicht näher bekannten Verwundung einen Arzt aufgesucht. Während also diese umfangreiche Recherche gestartet wurde, erhielt Nutting eine Meldung, die ihn überraschte. Er hatte nicht damit gerechnet, dass etwas dabei herauskommen würde, als er einen Beamten damit beauftragte, Mr. Stewart, Heizer und Mädchen für alles, zu beschatten. Es war nicht mehr gewesen als eine der üblichen Routineüberwachungen. Und Mr. Stewart war aus keinem anderen Grund zu der Ehre gekommen, als deswegen, weil er die berühmte Fliege war, die der Teufel zur Not frisst. Mrs. Kent war für die Aufmerksamkeit von Scotland Yard ungeeignet und der Angestellte in Jenkins' Geschäft am Arlington Square besaß ein Alibi für die Mordnacht. So hatte man sich wohl oder übel auf Stewart konzentrieren müssen, ehe man überhaupt nichts tat. Und umso bemerkenswerter war, dass der Invalide sich nach Chelsea, Hamilton Street 70, begeben hatte, um einen Mann namens Brett aufzusuchen, der im 4. Stock dieses Hauses ein Atelierzimmer bewohnte. Er traf ihn allerdings nicht an. Aber vom Hausmeister erfuhr der Überwachungsbeamte, dass jener Mr. Brett Maler war. Und so nimmt es uns nicht weiter Wunder, dass Nutting und Croker eine halbe Stunde später die 4 Treppen zum Atelier Mr. Bretts hinaufstiegen, während der Hausmeister Mühe hatte, ihnen zu folgen. Na ja, Sie, ich bin fast 70. Wollen Sie, dass mich der Schlag trifft? Ihre Schuld. Warum lassen Sie sich keinen Aufzug einbauen? Sie haben Nerven. Als ob es auf den Hausmeister ankäme, wenn in einem Haus ein Lift nötig ist. Na, Gott sei Dank, wir sind oben. Die Tür rechts ist es. Öffnen Sie. Ich weiß nicht recht. Müssen Sie mir nicht eigentlich den Durchsuchungsbefehl vorzeigen? Sie als Hausmeister haben doch das Recht, mit dem Zweitschlüssel die Wohnung zu öffnen, wenn der Mieter nicht da ist. Ja, wenn es irgendwo brennt oder so. Wenn es eben unbedingt nötig ist, nicht wahr? Ja, glauben Sie, Scotland Yard schickt seine Leute in die Gegend herum, um fremde Wohnungen zu betreten, wenn es nicht unbedingt nötig ist? Ach, na schön. Auf Ihre Verantwortung. Na, so komisch. Was ist los? Der Schlüssel passt nicht. Also nochmal 4 Treppen, nur weil Sie die Schlüssel nicht auseinanderhalten können. Das ist der richtige. Zimmer 22. Hm. Sehen Sie? Da hängt die Nummer dran. Geben Sie mal her. Ne, er sperrt nicht. Ja. Sehen Sie hier. Dicht neben dem Schloss, da ist die Farbe abgegangen. Ja. Ja. Wahrscheinlich, als ich Mr. Brett ein neues Türschloss anbringen ließ. Ja, das darf er ja gar nicht. Es ist nicht erlaubt, ohne Zustimmung der Hausverwaltung Änderungen durchzuführen. Lieber Gott, wenn sich die Leute immer an das hielten, was erlaubt ist, wären wir arbeitslos, nicht wahr, Chef? Versuchen wir es doch mit Gewalt. Das erlauben wieder unsere Vorschriften nicht, Kroger. Ich hoffe aber, dass ich den Untersuchungsrichter davon überzeugen kann, dass ein Hausdurchsuchungsbefehl seinen Vorschriften nicht widerspricht. Na, da sehen Sie, wie weit es kommt, wenn man sich immer an die Vorschriften hält. Warum sagen Sie das mir? Es ist meine Schuld. Also ohne Tritt, Marsch, abwärts. Was können Sie uns über den Maler sagen? Was ist er für ein Mensch? Komisches Huhn. Das ist er. Sitzt da lang in seinem Zimmer rum. Kommt mir manchmal wie ein Geistesgestörter vor und hat die höchste Lichtrechnung aller Parteien. Erinnert mich an einen Einsiedlerkrebs. Nur, dass er nicht nach rückwärts läuft. Aber das würde mich schließlich auch nicht wundern. Können Sie ihn uns beschreiben? Wie alt ist er? Seit wann wohnt er hier? Ja, viel auf einmal, was Sie da fragen. Ja, ist Mitte 40. Ja. Vielleicht auch älter. Hat beinahe graues Haar. Trägt eine Brille. Ja, und auf dem Kopf eines von den komischen Dingern, wie es in der französischen Armee die Fallschirmjäger haben. In meiner Jugend, als der Rundfunk aufkam, sagten wir Radiomützen dazu. Was? Ja, ja. Und den Schal, den Mr. Brett unter dem Hemd trägt, weil er Krawatten verabscheut. Noch eine Frage. Ist Ihnen der Name Jenkins bekannt? Harold Jenkins? Das will ich meinen. Ach, tatsächlich? Na klar. Da stand doch was in der Zeitung von einem Mord. Ja. Diesen Jenkins haben Sie umgebracht, nicht wahr? In einem anderen Zusammenhang erinnern Sie sich dieses Namens nicht. Was für einen Zusammenhang? Na ja, schon gut. Wenn Mr. Brett auftaucht, verständigen Sie uns sofort, ohne ihm mitzuteilen, dass wir da waren. Ist das klar? Ja, aber was hat Mr. Brett mit diesem Jenkins zu tun? Darauf läuft es doch hinaus, oder? Auf Wiedersehen. Vielleicht sind wir eher zurück als der Maler. Es ist für dieses Haus nicht gerade eine Empfehlung, wenn ihr die Polizei aus- und eingeht. Ist Ihnen das klar? Haben Sie schon mal was von diesem Maler gehört, Chef? Ich bin da überfragt. Picasso und die Friedenstaube, mehr weiß ich nicht über Kunst. Ich denke, dass der Name Brett nicht einmal den Experten geläufig sein dürfte. Wieso? Strengen Sie Ihr Gehirn an, Croker. Und denken Sie an Ihre Beförderung, vielleicht fällt sie Ihnen dann ein. Na und, Chef? Der Untersuchungsrichter lächelte nur. Seiner Meinung nach berechtigt das Stadium unserer Nachforschungen nicht, einen Durchsuchungsbefehl für Mr. Bretts Atelier auszustellen. Schade. Ja, aber wenn man es genau überlegt, muss man ihm recht geben. Die Fäden zwischen dem Mord über Stuart zu Brett sind mehr als dünn. Die Hypothese ist freilich verführerisch, in Brett den Hersteller jener Fälschungen zu vermuten, die ihn Jenkins dann auf den Markt gebracht haben könnte. Tag, Chef. Tag, ja. Tag, Holloway. Was haben Sie bei Mr. Bretts Leumund herausbekommen, Holloway? Er ist sauber wie die Westentasche eines Parlamentsabgeordneten, Chef. Sogar seine Steuererklärung dürfte stimmen. Wenn auch nur ein paar Pfund jährlich für den britischen Staatshaushalt abgibt. Naja, er wird eben, wie sagt man, am Hungertuch nagen. Wogegen aber freilich wiederum die Flugreise spricht, die er am 17. von Croydon nach Rom angetreten am hat. Am 17.? Ja. Also an dem Tage, als wir von dem Mord an Jenkins erfuhren. Früher konnte er wohl auch nicht abhauen. Zuerst musste er seinen Auftraggeber beseitigen. War Mr. Brett allein, als er nach Italien flog? Nein. In der Buchungsliste der BEA steht Mr. Brett und Frau. Also verheiratet, der Bursche. Während er eine hübsche 20-jährige Freundin hat. Ach, du hast heute wieder einen verdammt schlechten Tag, Crocker. Ich weiß natürlich genauso gut wie du, dass Frau und Freundin identisch sein können. Na, bitte. Nur welche Bezeichnung auch immer die richtige sein mag. Aber irgendetwas gefällt mir an dem Maler nicht, obwohl ich ihn überhaupt noch nicht zu Gesicht bekommen habe. Nicht nötig. Vielleicht ist es nur die normale Aversion eines schlichten Bürgers gegen alles, was auf Nebenwegen durchs Leben streunt, während unser eins sich mit geraden, langweiligen und dabei verdammt stark befahrenen Straßen des Alltags zufrieden geben muss. Oh. Oh, yeah. Ich weiß nicht, ob Sie sich noch an diesen Mr. Dickens erinnern, diesen komischen Schriftsteller. Ja. Das war auch ein so übler Zeitgenosse, der sich sein Geld damit verdient hat, zu Hause zu sitzen und irgendetwas zu Papier zu bringen. Leinwand. Ach, ob Leinwand oder Papier, es kommt auf dasselbe heraus. Na, ich muss jetzt einen Tee haben, Chef. Ja, ist gleich 4 Uhr. Ja, ja, gehen Sie mal. Wenn Sie mich brauchen, ich bin in der Kantine. Ja. Also, Holloway, haben Sie veranlasst, dass Brett in Rom ausfindig gemacht wird? Ja, das Fernschreiben ist abgegangen. Ich habe übrigens am Vormittag mit dem Direktor der National Gallery gesprochen. Mhm. Der Mann ist heute noch felsenfest davon überzeugt, dass Jenkins seinerzeit das Gemälde nicht aus Fahrlässigkeit, sondern mit Absicht als echt deklarierte, obwohl man ihm nichts nachweisen konnte. Aber er meint, einem Kenner wie ihm wäre ein solcher Lapsus nie passiert. Wie haben die Kollegen vom Fälschungsdezernat reagiert, als Sie ihnen den Namen Brett nannten? Überhaupt nicht. Er kommt in Ihren Akten nicht vor. Ja? Tag, meine Herren. Dr. Malden. Tag, Doc. Entschuldigen Sie die Störung, aber ja? Es handelt sich um den Obduktionsbericht. Na, woran ist Jenkins gestorben, Doktor? Tja, das wird Sie überraschen, Herr Chefinspektor. Er ist ertrunken. Ach. Ja. Aha. Bis auf eine unbedeutende Wunde an der Stirn ist er unverletzt. Ein Kratzer, wie man ihn sich bei einem Sturz zuzieht. Und damit wir uns richtig verstehen, er zog sich ihn zu, als man ihn ins Wasser warf. Hm. Konnte er nicht bei dem Kampf, der in seinem Arbeitszimmer vorausging, verletzt worden sein? Nein, die Koagulation, also das Blutgerinnsel, bildete sich erst im Wasser. Mhm. Das hätte nicht geschehen können, wenn er schon tot gewesen wäre, als man ihn hineinwarf. Übrigens stirbt man nicht in einer Wunde dieser Art. Ich bin der Meinung, dass die Blutspuren von Jenkins Mörder stammten. Zwei müssen es gewesen sein, da wir die Gruppen 0 und B fanden. Mhm. Stellen Sie sich vor, dass zwei Männer einen Dritten überwältigen wollen, ohne ihn zu verletzen. Dem Überfallenen bleibt genug Gelegenheit, sich verzweifelt zu wehren. Daher der Zustand des Arbeitszimmers und des Bades. Schließlich musste er jedoch unterliegen. Man schleppte den Bewusstlosen zum Fluss und, na, das Weitere ist nur noch das scheußliche Ende einer gemeinen Tat. Tja, aber warum diese Mühe, Jenkins zu überwältigen, wenn man es doch auf seinen Tod abgesehen hatte? Es wäre möglich, dass man es darauf anlegte, die Sache wie Selbstmord aussehen zu lassen. Dagegen spricht alles das, was wir in Jenkins Haus gesehen haben, Chef. Nehmen wir an, dass Jenkins in jener Nacht sehr spät nach Hause kam. Die Mörder erwarteten ihn. Und ehe der einseitige Kampf, wie ihn Dr. Malden glaubwürdig schilderte, vorüber war und der Kunsthändler an der Themse lag, konnte gut und gerne eine Menge Zeit verstrichen sein. Vielleicht war es inzwischen Morgen geworden und die Gegend erwachte bereits. Oder Mrs. Kent war schon erschienen. So war es den Leuten unmöglich, noch einmal in das Haus zurückzukehren, um alle Spuren zu beseitigen, die der Selbstmordtheorie widersprechen. Na. Im Augenblick jedenfalls habe ich keine andere Erklärung dafür. Die weiteren Punkte des Obduktionsbefundes sind unerheblich. Dass Cyril Jenkins zuckerkrank war, dürfte Sie nicht weiter interessieren. Ja, da wir es also mit Sicherheit nicht mit einem, sondern mit zwei Tätern zu tun haben, müssen wir unsere Nachfragen bei den Ärzten in dieser Beziehung vervollständigen. Veranlassen Sie das bitte, Holloway. Ja, Chef. Aber ich kann mir nicht helfen. Vielleicht sollten wir diesen Stewart noch mal in die Zange nehmen. Das Gefühl, dass er etwas mit der Sache zu tun hat, lässt mich nicht los. Warten wir es ab. Wenn sein Besuch bei Brett wichtig war, so wird er bestimmt noch mal nach Chelsea fahren. Oder er wird etwas anderes unternehmen, um sein Ziel zu erreichen. Aber Mr. Stewart unternahm nichts. Wenn man davon absah, dass er am nächsten Tag den Ausguss bei Feverleys Kensington Park 196 reparierte und am gleichen Nachmittag noch einmal eine Stunde darauf verwendete, Pattersons Gartentor, das wieder zu quietschen angefangen hatte, zu ölen. Chefinspektor Nutting versuchte es nicht zu zeigen, wie nervös er langsam aber sicher wurde. Leider vermochte die Antwort, die auf das Fernschreiben von der Polizeidirektion in Rom nach einem weiteren Tag eintraf, die Wunde auch nicht zu heilen, die ihm die abwartende Untätigkeit schlug. Gesuchter Brett, Christopher, auf dem Luftweg am 17. hier eingetroffen, hat Rom inzwischen vermutlich wieder verlassen, Ziel unbekannt. Nachfragen bei Fluggesellschaften und Schifffahrtsbüros ergebnislos. Ja, und dieser Stewart tut so, als fiel es ihm nicht im Traum, nochmal nach Chelsea zu fahren. Als ob er wüsste, dass wir darauf warten und uns ärgern will. Immerhin ist es komisch, dass Brett da unten verschwunden ist. Es kann freilich sein, dass er nur mit der Bahn ans Meer gefahren ist und das deutsche Vita genießt. Tja, das war für die Herren der Mordkommission der absolute Tiefpunkt im Fall Jenkins. Aber wie es im Leben meistens so geht, wenn man meint, es sei alles verloren und man habe alle seine Energie darauf verwandt, eine Sache zu einem positiven Ende zu bringen und kam doch zu keinem Resultat, da geschieht dann etwas, was der Geschichte wieder auf die Sprünge hilft und ihr einen neuen Impuls gibt. Für Scotland Yard sah dieser Impuls im wörtlichen Sinne bezaubernd aus. Hübsch, nicht wahr, Chef? Vielleicht 20 Jahre alt. Kastanienbraunes Haar, die Augen von fast derselben Farbe. Der Mund, was? Mhm. Oh, vielleicht die Nase ein bisschen zu klein. Oh. Auf jeden Fall eine ausgezeichnete Arbeit. Aber so beeindruckend die künstlerische Leistung und natürlich auch das Modell selbst sind, das Wichtigste an dem Bild ist die Signatur da unten rechts. Na, Sie müssen Sie mit der Lupe entziffern, Chef. Bitte? Danke. CHB 1960. Mr. Bretts Initialen, meinen Sie nicht? Aha. Wo haben Sie denn das Bild her, Holloway? Aus Mr. Jenkins' Laden. Was? Ja. In dem sich im Übrigen nur Gemälde befinden, die einwandfrei echt sind. Und möglicherweise ist dieses Porträt das einzige echte, das Mr. Brett je gemalt hat, wenn wir davon ausgehen, dass er sich ansonsten auf Falsifikate spezialisierte. Ja, ja. Das Zeug dazu, minutiös zu arbeiten, fast fotografisch genau, das hatte er jedenfalls. Ja, ja, schön, schön, schön. Aber wer ist die junge Dame, die das Porträt darstellt? Betrachten Sie bitte mal den Halsausschnitt des Kleides und die Schulterkonturen, Chef. Hm? Wenn Sie genau hinsehen, werden Sie finden, dass daraus die Form eines M entsteht. Haben Sie es? Hm. Ja, ja, ja, aber das ist nicht viel. Vielleicht hast die Dame einen Vornamen, hat der mit M beginnt. Und wie viele gibt's davon? Eine ganze Menge, ja, das stimmt. Aber das Wichtigste kommt noch. Ich fragte also den Angestellten, ob er die Dame kenne. Er verneinte. Auf meine weitere Frage, seit wann das Bild zum Verkauf ausgestellt sei, antwortete er, es sei unverkäuflich. Ich frage, warum? Und er sagt, Mr. Jenkins habe das Bild privat erworben zum Preis von, und Chef, nun halten Sie sich fest, 10.000 Pfund. Viel Geld. Ja. Zumal, wenn man bedenkt, dass er als Kunsthändler genau wusste, dass man für diese in naturalistischer Manier gemalten Bilder heutzutage nicht mehr als 50 Pfund erhält. Warum also bezahlt er diese fünfstellige Summe für ein zugegebenermaßen gefälliges, aber nach den heutigen Maßstäben wertloses Porträt, noch dazu von der Hand eines Malers, den kein Mensch kennt? Sie meinen einen Akt von Mäzenatentum? Ich würde es eher Gefälligkeit nennen. Oder... Die 10.000 Pfund waren für etwas anderes bestimmt als für dieses Bild einer jungen Dame, die mit Vornamen Martha, Mary, Margot, Margot, was weiß ich, heißt. Ich habe mal gehört, dass Kunstsachverständige aus der Pinselführung und ähnlichen Details auf die Identität des Malers schließen können. Wenn wir nun die Herren vom Fälschungsdezernat einspannen, wäre es doch denkbar, dass sie Übereinstimmungen mit jenen Bildern feststellen können, die als gefälscht erkannt wurden, ich meine in diesen Fällen von Paris und New York. Ja, das meine ich auch. Mhm. Und wenn die Kollegen zu einem Resultat kommen, würde sich gegen Mr. Brett ein Verhaftungsbefehl erwirken lassen. Vielleicht sogar ein kleiner Spesenvorschuss, was für eine Reise nach dem sonnigen Süden. Ich fürchte nur, man wird da nicht Sie oder mich schicken, sondern einen der Beamten von der zuständigen Abteilung. Obwohl ich, also Chef, ich hätte im Moment einen ganz kleinen Urlaub ja sehr dringend so, nötig. So, ja, so, ja. So, ja, aber da müssen Sie sich noch ein bisschen gedulden. Wir haben wahrscheinlich inzwischen genug damit zu tun, herauszubekommen, wer diese junge Dame auf dem Bild ist. Was freilich nicht so einfach sein dürfte. Das fürchte ich auch, Chef. Gott zum Gruß. Was gibt es Neues? Jane sagte mir, es handelt sich schon wieder um Kunst. Jane? Seit wann nennst du Miss Mansfield beim Vornamen, Crocker? Stört dich irgendetwas dran, Holloway? Es gibt eben Leute, die haben Chancen bei Mädchen und solche, die haben keine. Was betrachten Sie so interessiert, Chef? Wie stehen die Ermittlungen des Nachlassgerichts in Sachen Jenkins? Sie sollten sich doch da mal umhören, Crocker. Tja, es scheint so, als hinterlasse Jenkins keine trauenden Hinterbliebenen. Auch wurde bis jetzt kein Testament gefunden. Die Sache geht nun den mühseligen Weg, mögliche Erben, die irgendwo existieren könnten, auszumachen, um sie von ihrem unerwarteten Glück zu unterrichten. Moment mal, Chef. Wo habe ich dieses Gesicht schon gesehen? Was? Ach, die Dame auf dem Bild ist Ihnen bekannt? Ja, natürlich. Da kam doch heute früh oder schon gestern irgendeine Meldung von einem Revier. Ein Mädchen, das als vermisst gemeldet wurde. Warten Sie, Chef. Ich habe die Geschichte auf Janes Schreibtisch gelegt. Na, das ist ja ein Ding. Hallo, Süße. Auf Ihrem Schreibtisch muss ein Akt liegen, den ich... Ja, da ist er, ja. Danke, meine Liebe. Bitte, Sascha. Ich habe Ihnen schon einmal gesagt, Sie sollen mir keine Kosenamen geben. Wie kommen Sie dazu? Ja, eben. Wie kommst du dazu, Held der Weiblichkeit? Ach, Quatsch nicht, Holloway. Sie ist eben ein Mädchen, das seine Gefühle nicht an die große Glocke hängt. Ja, das kann man wohl sagen. Da, Chef. Von Revier 34, Fallhen Road. Gesucht wird Margaret Bellaby, 23 Jahre Bellaby? Alt, abgängig seit... Ja, zum Henker. Da war doch vor einigen Tagen eine gewisse Mrs. Bellaby bei mir und versuchte mich davon zu überzeugen, dass ihre Tochter einem Verbrechen zum Opfer gefallen sei. Jedenfalls ist es ein und dasselbe Gesicht, Chef. Die antiquierte Art von Malerei hat eben doch ihre guten Seiten. Margaret Bellaby. Der Vorname, Holloway. Ja, sehr bemerkenswert. Was ist daran bemerkenswert? Nein, Herr Chefinspektor. Margaret ist noch immer nicht zurückgekommen. Ich bin schrecklicher Sorge. Aber ich wusste ja, dass ein Verbrechen geschehen ist. Deuten Sie meinen Besuch nicht falsch, Mrs. Bellaby. Wir sind nur durch Zufall auf den Namen Ihrer Tochter gestoßen in einem Fall, den wir gerade bearbeiten. Eine Frage. Haben Sie je den Namen Harold Jenkins gehört? Jenkins? Nein. Denken Sie genau nach, Mrs. Bellaby. Haben Sie niemals gehört, dass Ihre Tochter diesen Namen ausgesprochen hat? oder dass er sonst wie im Zusammenhang mit Margit auftauchte. Wie war der Vorname, sagten Sie? Harold. Nein, auch der Vorname stimmt nicht. Was wollen Sie damit sagen? Dass Margit einen jungen Mann kennt, der Randolph heißt. Den Nachnamen kenne ich nicht. Ich erfuhr davon überhaupt nur, weil ich einmal einen Brief fand, der mit Randolph unterzeichnet war. Was für ein Brief? Ein sehr lyrischer Brief, wenn ich so sagen darf. Der Mann muss ein Studienkollege von Margit sein. Ich habe sie nie direkt nach ihm gefragt. Kann ich diesen bewussten Brief einmal sehen? Ich habe ihn nicht. Margit hat ihn unbeabsichtigt auf ihrem Zimmer liegen lassen und dann wieder an sich genommen. Darf ich mich im Zimmer Ihrer Tochter einmal umsehen? Ja, bitteschön. Danke. Hier ist das Übungszimmer 12. Er ist schon da, wie Sie hören. Und Sie sind sicher, dass es keinen anderen Studenten hier gibt, der mit Vornamen Randolph heißt? Ich kenne Sie zwar nicht alle, aber Mr. McPherson heißt so. Und außerdem wollten Sie ja wissen, ob er mit Miss Bellaby befreundet ist. Und das ist er, das habe ich Ihnen ja schon gesagt. Ja, ich danke Ihnen. Übrigens, Miss Bellaby ist seit einigen Tagen nicht mehr erschienen. Sie ist krank, glaube ich. Das heißt, vor 3 oder 4 Tagen hat Ihre Mutter seltsamerweise angefragt, ob Ihre Tochter zum Unterricht gekommen sei. Ich brauche sie jetzt nicht mehr. Ja, ich gehe ja schon. Ich habe gesagt, raus! Wer sind Sie denn? Mein Name ist Nutting, Chefinspektor von Scotland Yard. Es tut mir leid, Sie stören zu müssen, aber ich habe ein paar Fragen an Sie. An mich? Wieso? Was habe ich denn mit der Polizei zu tun? Es handelt sich um Fragen, die ich Ihnen über eine Ihnen bekannte Person stellen muss, Mr. McPherson. Wen meinen Sie? Miss Margot Bellaby. Margot? Um Gottes Willen... Ist irgendetwas passiert? So reden Sie doch. Wieso nehmen Sie an, dass etwas passiert sein soll? Ja, wenn die Polizei ihretwegen kommt, muss ich da nicht annehmen, dass irgendetwas... Ja, das leuchtet mir ein. Aber im Augenblick geht es nur um eine Frage. Wann haben Sie Miss Bellaby zum letzten Mal gesehen, Mr. McPherson? Am Montag. Wir trafen uns im Café Vienna, Trafalgar Ecke Richmond Road. Das wissen Sie genau. Ja, wir treffen uns immer montags dort. Ich meine... Außerhalb des Konservatoriums. Das war also am 17. Möglich. Ist das Datum wichtig? Allerdings. Denn eben an diesem Tag gestattete Mrs. Bellaby Anzeige, dass ihre Tochter seit 2 Tagen nicht mehr nach Hause gekommen war. Haben Sie eine Erklärung dafür, wieso sie sich in London aufhielt, ohne ihrer Mutter ein Lebenszeichen zu geben? Ich? Nein. Wieso? Ist Ihnen damals an Miss Bellaby etwas aufgefallen? Ich meine... War sie so wie immer oder kam es Ihnen so vor, dass sie sich verändert hatte? Tja, ich weiß nicht. Da doch offensichtlich irgendein Ereignis eingetreten sein musste, das sie veranlasste, von zu Hause wegzubleiben. Ja, sie war ganz anders als sonst. So nervös, verstehen Sie? Und als wir uns dann trennten, da war es so, als verabschiedete sie sich für lange Zeit. Oder auch... Oder auch? Für immer? Sie hörten die 2. Folge des Kriminalhörspiels Der große Unbekannte von Karl Richard Schon. Der große Unbekannte von Karl Richard Schon. Kriminalhörspiel in 6 Folgen. Ein Sonntag in London. Wann haben Sie Miss Bellaby zum letzten Mal gesehen, Mr. McPherson? Am Montag. Wir trafen uns im Café Vienna, Trafalgar, Ecke Richmond Road. Das wissen Sie genau. Ja, wir treffen uns immer montags dort. Ich meine, außerhalb des Konservatoriums. Das war also am 17. Möglich. Ist das Datum wichtig? Allerdings. Denn an eben diesem Tag erstattete Mrs. Bellaby Anzeige, dass ihre Tochter seit 2 Tagen nicht mehr nach Hause gekommen war. Ja, aber das... Haben Sie eine Erklärung dafür, wieso sie sich in London aufhielt, ohne ihrer Mutter ein Lebenszeichen zu geben? Ich? Nein. Wieso? Ist Ihnen damals an Miss Bellaby etwas aufgefallen? Ich meine, war sie so wie immer oder kam es Ihnen so vor, dass sie sich verändert hatte? Ja, ich, na, da ich doch weiß nicht. Offensichtlich irgendein Ereignis eingetreten sein musste, das sie veranlasste, von zu Hause wegzubleiben. Ja, sie war ganz anders als sonst. So nervös, verstehen Sie? Und als wir uns dann trennten, da war es so, als verabschiedete sie sich für lange Zeit. Oder auch... Oder auch? Für immer. Für immer? Wie darf ich das verstehen? Naja, ich hatte den Eindruck. Ich kann es Ihnen nicht genau erklären. Aber sie sagte nichts, was Ihnen diesen Eindruck vermittelt. Nein. Wie stehen Sie zu Miss Bellaby? Wir sind Freunde, Studienkollegen, die sich außerhalb des Konservatoriums dann und wann treffen. Immer montags, wie Sie sagen. Aber erst etwa seit 2 Monaten. Wir arbeiten zusammen. Margot ist schwach in der Theorie, Kompositionslehre, Musikgeschichte. Sagen Sie, Mr. McPherson, ist Ihnen der Name Christopher Brett ein Begriff? Nein. Hat er etwas mit Margaret zu tun? Das nehmen wir an. Aber sagen Sie mir noch eines, da Sie, wie Sie sagten, den Eindruck hatten, dass Miss Bellaby Sie am vergangenen Montag für längere Zeit verließ. Hatten Sie die Absicht, am kommenden Montag zum gewohnten Treffpunkt zu gehen? Ja, natürlich. Denn etwas Bestimmtes hat sie ja nicht gesagt. Dann möchte ich Sie um Folgendes bitten. Seien Sie am Montag um 2 Uhr wie immer in jenem Café. Ja. Und jetzt entschuldigen Sie mich. Danke für die Auskunft. Bitte wiedersehen. Wiedersehen. So weit, so gut, meine Damen und Herren. Chefinspektor Nutting kehrte zum Thames Embankment, wo sich, wie jedermann weiß, die Büros von Scotland Yard befinden, mit dem guten Gefühl zurück, im Fall Jenkins ein Stück weitergekommen zu sein. Obschon der Name des Kunsthändlers in seiner Unterredung mit Mr. McPherson überhaupt nicht gefallen war. Sergeant Croker empfing seinen Chef nicht gerade bester Laune, denn es war Samstag und Miss Mansfield hatte kurz nach 12 Uhr die Haube über die Maschine gestülpt und war mit anmutigen Bewegungen seinem Gesichtskreis entschwunden. Der Sergeant aber fand neuerdings den Aufenthalt im Polizeigebäude verdrießlich, wenn Miss Jane Mansfield nicht in greifbarer Nähe war. Etwas Neues in der Überwachung, Stewards? Fehlanzeige. Er ist gerade dabei, Mrs. Cunninghams Rasen zu präparieren. Er erledigt seine Pflicht mit der Gewissenhaftigkeit eines Mannes, der meint, dass von seiner Arbeit das Wohl und Weh von Generationen abhängt. Aber der Erkennungsdienst hat in seinen Militärpapieren etwas festgestellt, das Sie interessieren wird, Chef. Ja. Sehen Sie, hier. Diente vom 3. September 41 bis 31. Juni 44 in der 8. Brigade, 2. Kompanie des 3. Armeekorps Nord. Und wenn Sie da noch einen Blick hineinwerfen wollen, der Hauptmann der Reserve, Harold Jenkins, war vom 24. Oktober 43 bis 30. März Chef der 2. Kompanie in der 8. Brigade des 3. Armeekorps Nord. Woher wissen Sie denn das? Das habe ich mir gedacht. Aha. Also Kriegskameraden, wenn man das bei dem Rangunterschied sagen kann. Stewart brachte es nicht einmal zum Sergeant. Wenn ich mir überlege, obwohl Stewarts Motiv, Jenkins umzubringen, in seine schlechten Erfahrungen zu suchen ist, die er mit seinem Hauptmann gemacht hat? Schließen Sie von Ihren Kriegserfahrungen nicht aufs Allgemeine, Crocker. In dieser Nacht hatte Chefinspektor Nutting Bereitschaftsdienst. Naja, auch den stellvertretenden Leiter der Mordkommission traf es dann und wann. Und das ist wohl nur gerecht so. Er benutzte die Zeit dazu, die Akte Jenkins noch einmal gründlich durchzugehen. Es kam aber leider nichts dabei heraus. Um 8 Uhr am Sonntagmorgen klingelte das Telefon. Es war der Hausmeister von Hamilton Street 70 in Chelsea. Scotland Yard, Chefinspektor Nutting. Ja, hier ist der Hausmeister von Hamilton Street. Ah ja, was gibt's? Ja, moin, Inspektor. Es muss heute Nacht jemand in Mr. Bretts Atelier gewesen sein, Inspektor. Das Ehepaar Whistler, das unter ihm wohnt, hat Schritte gehört. Täuschen Sie sich nicht? Nein, Inspektor. Mr. Bretts Zimmer liegt direkt über Whistlers Schlafzimmer. Und die liegen halbe Nächte lang wach und streiten. Meistens geht es um Geld. Ja, danke. Ich bin in 20 Minuten da. Dieses Mal hatte Chefinspektor Nutting keine Bedenken, Mr. Bretts Atelierzimmer ohne Ermächtigung zu öffnen. Er nahm deshalb einen Mann mit, der sich darauf verstand. Das Zimmer sah aus wie das eines Menschen, der nicht mehr die Absicht zu haben scheint, je darin zurückzukehren. Bis auf die Möbel, die der Maler zur Benutzung mitgemietet hatte, war alles, was nicht niet- und nagelfest war, weggeschafft worden. Es blieb offen, ob in der vergangenen Nacht oder schon früher. Um 9:30 betrat Chefinspektor Nutting die Halle des Londoner Flughafens. Achtung, die Passagiere für New York bitte nach Eingang 7. Ich wiederhole. Achtung, die Passagiere für New York bitte nach Eingang 7. Guten Tag, ich bin Chefinspektor Nutting von Scotland Yard. Ich hätte gerne eine Auskunft von Ihnen. Guten Tag, Mr. Nutting. Worum handelt es sich? Können Sie feststellen, ob gestern oder auch vorgestern mit einer Maschine aus Rom ein gewisser Christopher Brett hier angekommen ist? Die Gesellschaft, bei der Mr. Brett gebucht hat, wissen Sie nicht? Leider nein. Einen Moment, ich sehe nach. Bitte. Die Pan American gibt bekannt, dass sich die Ankunft ihrer Maschine aus Berlin über Hamburg um 30 Minuten verzögern wird. Ich wiederhole. Die Pan American gibt bekannt, dass sich die Ankunft ihrer Maschine aus Berlin über Hamburg um 30 Minuten verzögern wird. Es tut mir leid, Mr. Nutting, aber der Herr ist in den Passagierlisten nicht zu finden. Ich danke Ihnen. Entschuldigen Sie. Bitte. Das heißt, würden Sie die Güte haben und einmal nachsehen, ob eine Miss Margaret Bellaby in den Listen zu finden ist? Das wäre möglich, dass ja, die Dame... Ja, Miss Bellaby kam gestern um 20.30 Uhr hier an. Aha. Mit einer Maschine der Alitalia. Bitte, sehen Sie selbst. Ah, ja, ja, ja. Herzlichen Dank. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, Mr. Nutting. Mr. Brannigan für die Maschine nach New York. Bitte begeben Sie sich zu Eingang 7. Mr. Brannigan für die Maschine nach New York. Bitte begeben Sie sich zu Eingang 7. Ein Anruf bei Mrs. Bellaby ergab, dass ihre Tochter bis zur Stunde zu Hause nicht angekommen war. Chefinspektor Nutting wehrte die neugierigen, gleichwohl verständlichen Fragen der besorgten Mutter mit ein paar beruhigenden Hinweisen ab und rief Holloway an. Der war nicht sehr davon angetan, dass sein Chef ihn beauftragte, das Haus, in dem Mrs. Bellaby wohnte, zu beobachten. Er murmelte etwas von seiner Frau, die ihm gedroht habe, die Scheidungsklage einzureichen, wenn sie nicht mal ein Wochenende für sich allein hätten. Aber der Chefinspektor hatte den Hörer schon eingehängt und überlegte gerade, ob er sich auf die Neugierde des Hausmeisters in Hamilton Street 70 verlassen könne, bejahte sich selbst die Frage und wählte Sergeant Crokers Privatnummer. Auch von ihm kann nicht gesagt werden, dass er für eine dienstliche Inanspruchnahme am Sonntag besonders schwärmte. Doch war er diesmal eigentlich ganz froh, dass der Chef etwas für ihn zu tun hatte, nämlich dies, sich vor Randolph Macphersons Domizil in der North End Street 701, draußen in Hackney, zu postieren und die mögliche Ankunft Miss Margaret Bellaby abzuwarten. Sergeant Crooker nahm den Auftrag nicht ungern entgegen. Er hatte 10 Minuten zuvor Miss Mansfield angerufen und ihr die Frage vorgelegt, ob es sich mit ihrer Dienstauffassung vereinbaren würde, wenn sie zusammen einen Nachmittagsspaziergang durch den Hyde Park unternehmen. Miss Mansfield hatte entgegengehalten, dass der Hyde Park am Sonntag doch zu überlaufen wäre und gemeint, dass sie einen Ausflug nach Windsor vorzöge. Schon wollte Crocker mit weichem Timbre in der Stimme seiner Freude Ausdruck geben, sowie versichern, dass sie ein feines Mädchen sei, als die Vorzimmerdame des Chefinspektors noch anfügte, dass sie einhängen müsse, da ihre Mutter schon vorausgegangen sei und sie Eile habe, ihr zu folgen. Da hängte auch Crocker ein, nicht ohne eine gewisse Heftigkeit in der Bewegung. Mr. Nutting selbst, nachdem er alle Fallen aufgestellt hatte, in die Miss Margaret Bellaby voraussichtlich gehen würde, verließ die Telefonzelle und blieb eine Weile in der ungewöhnlich warmen Aprilsonne stehen. Dann stieg er in den Dienstwagen und beauftragte den Fahrer, nach Kensington Park 202 hinauszufahren. Eigentlich hätte ihm niemand verübeln können, wenn er nach dem Nachtdienst endlich nach Hause gefahren wäre und sich 2 Stunden aufs Ohr gelegt hätte. Und streng genommen war es so, dass er sich keine Rechenschaft darüber abgeben konnte, warum er auf die Idee kam, Mr. Harold Jenkins Wohnung aufzusuchen. Hey! Sie! Was wollen Sie hier? Wer sind Sie? Wie kommen Sie hier herein? Hallo, Mr. Stewart. Sie? Inspektor? Guten Tag. Tag. Ich gebe Ihnen Ihre Frage zurück. Wie kommen Sie hierher? Na, schließlich muss sich irgendjemand um den Garten kümmern. Oder wollen Sie, dass er verwildert? Die Erben von Mr. Jenkins werden Ihnen dankbar sein, dass Sie daran denken. Aber das Gartentor war versperrt. Ich habe ja noch die Schlüssel und die Heizperiode ist erst vor 3 Wochen zu Ende gegangen. Und dann habe ich ja auch sonst immer in der warmen Jahreszeit die Gartenarbeit getan. Ich verstehe, ja. Na, dann lassen Sie sich durch mich nicht stören, Mr. Stewart. Suchen Sie was Bestimmtes? Ich meine, was wollen Sie drinnen? Meinen Sie, dass Mr. Jenkins Mörder im Haus seines Opfers herumgeistert? Sie von der Polizei kommen ja manchmal auf die tollsten Ideen. Es wäre immerhin möglich, Mr. Jenkins Mörder gelegentlich hier zu treffen. Oh, schauen Sie mich dabei so komisch an. Es gibt da so eine Theorie, dass es den Täter zu dem Ort zurückzieht, wo er sein Verbrechen beging. Aber das stimmt natürlich nicht in allen Fällen. Bis nachher, Mr. Stewart. Na, machen Sie, was Sie wollen. Ich fürchte nur, es wird nicht allzu viel Sinn haben. Chefinspektor Nutting wusste nicht so recht, was er eigentlich hier wollte. Er besah sich das Arbeitszimmer, das inzwischen in einen leidlich aufgeräumten Zustand zurückversetzt worden war, trat ins Bad, das vor Sauberkeit blitzte, ging zum Fenster und blickte nachdenklich zur Themse. Dann trat er an den Schreibtisch, öffnete die Schublade und begann in den Papieren zu lesen. Aber die Beschäftigung schien ihn nicht reizvoll zu finden. Er stand auf und trat auf den Flur. Er ging hinauf, wo das Schlafzimmer und Fremdenzimmer lag, schaute in jedes hinein und stand schließlich ziemlich lange im Anblick des makellos gemachten Bettes. Die Gedanken, die ihn erfüllten, können wir nur erraten. Sein Gesicht verriet, dass es resignierte Überlegungen waren, die er anstellte. Mr. Nutting holte tief und ausgiebig Atem. Tja. Als er sich zur Tür umwandte, fiel sein Blick auf ein Bild, das neben dem Kleiderschrank hing, und von der Tür aus schlecht zu sehen war. Er trat näher und... Ach, sieh mal an. Miss Margaret Bellaby. Eine Kopie des Originals von Mr. Bretzheim. Ja, freilich konnte Holloway es nicht bemerkenswert finden, als er im 17. das Haus durchsuchte. Da ahnten wir ja von Miss Bellabys Existenz noch nichts. Ein höchst interessantes Bild. Ob es da ein Geheimsafe gibt? Ah, da ist ja das Schloss. Passt keiner. Ob der Stewart-Schlüssel der richtige ist? Wohl kaum. Aber ein Versuch schadet nie. Mr. Stewart! Ja! Was ist los, Inspektor? Kommen Sie mal rauf in Mr. Jenkins Schlafzimmer! Wozu? Kommen Sie! Stöbeln Sie da oben herum? Liegt der Mörder Kleiderschrank versteckt. Leihen Sie mir doch mal den Schlüsselbund. Wozu? Sie fragen zu viel, Mr. Stewart. Aber ich verstehe nicht. Kommen Sie mit hinein. Also, ich weiß wirklich nicht, was Sie da herumschnuppern. Der Ausdruck ist gut gewählt, Mr. Stewart. Um die Spur von Mr. Jenkins Mörder auszumachen. Das hier, sehen Sie, ist etwas Ähnliches wie der Gegenstand, den man dem Suchhund unter die Nase hält, damit der die genaue Witterung bekommt. Ein Safe? Glauben Sie, dass Mr. Jenkins mir den Schlüssel zu seinem Safe anvertraut? Ehrlich gestanden, nein. Aber bevor ich einen Fachmann kommen lasse, will ich nichts unversucht lassen. Danke. Das hätten Sie sich wirklich denken können, Inspektor. Sie haben recht. Ich brauche Sie nicht mehr. Gehen Sie wieder an Ihre Gartenarbeit. Obwohl es eigentlich nicht richtig ist, wenn Sie sonntags arbeiten. Und bei Ihnen? Ist es da richtig? Die Polizei steht wohl immer außerhalb aller Gesetze und Gewohnheiten. Ich? Chefinspektor Nutting rief das Präsidium an. Und 40 Minuten später erschien derselbe Beamte, der am Morgen das Atelier des Malers geöffnet hatte, mit einer Aktenmappe voll Diebeswerkzeug. Die Sache ging ganz glatt. In weniger als 2 Minuten war der Safe offen. Es lag nichts darin außer einem Brief, der die Adresse Dr. Kingsley, Notar, London W2, St. Andrew Road 55 trug. Dennoch hatte der Chefinspektor Nutting keine Bedenken, das Kuvert zu öffnen und die letztwillige Verfügung Harold Jenkins zu lesen. Präzise gesagt, er ersparte sich den handschriftlich ausgefertigten Text und begnügte sich damit, den Namen der Person zu lesen, die Mr. Jenkins als seinen Erben eingesetzt hatte. Und obwohl die Schrift des Kunsthändlers kein Meisterwerk der Kalligraphie genannt werden konnte, bestand doch kein Zweifel, wie dieser Name in aller Vollständigkeit lautete. Elizabeth Marjorie Margaret Bellaby. Um diese Zeit, vielleicht auch etwas später, etwa gegen 16 Uhr, hatte ich es satt, meine Damen und Herren, mich länger der Trostlosigkeit dieses Londoner Sonntags ausgesetzt zu wissen. Ich weiß ja nicht, ob Sie sich die richtige Vorstellung davon machen können, wie es ist, wenn selbst die billigsten Kneipen dicht gemacht haben und im Häusermeer einer Weltstadt das Leben ausgestorben zu sein scheint, bis auf die Spaziergänger, die ziellos flanieren. Man meint, dass das Prinzip der Bewegung außer Kraft getreten und die menschliche Existenz auf die notdürftigsten Verrichtungen wie Atemholen, Gähnen, kurzen Wortwechsel mit der Gattin über das Wetter und den Blick in eine Sonntagszeitung reduziert ist. Ich selbst hatte den 25. April damit verbracht, auf eine Eingebung für eine literarische Arbeit zu warten. Aber selbst derlei meidet die glorreiche Insel an solch einem Tag des Herrn. Und so machte ich mich schließlich aus meiner Zwei-Zimmer-Wohnung davon und schlenderte in Richtung Victoria Park. Sie wissen ja, ich habe meine Zelte draußen in Hackney aufgeschlagen und ich musste auf meinem Weg die North End Street entlang gehen. Das ist eine Straße, die von architektonischen Monstren viktorianischen Stils flankiert wird. Und es gibt eigentlich nichts, was so gut zu einem englischen Sonntag passt wie eine Straße dieser Art. Ich war daher freudig überrascht, als ich gegenüber dem Anwesen Nummer 701 einen Mann auf und ab gehen sah, der mir schon von weitem irgendwie bekannt vorkam. Näher kommend sah ich, dass ich mich nicht getäuscht hatte. Ich trat auf ihn zu und begrüßte ihn wie einen guten alten Freund. Hallo, Zarzen Kroker. Schönen guten Tag. Hallo, Mr. Dickens. Lange nicht gesehen. Wie geht es Ihnen? Ach, wie es jemanden schon geht, der hier draußen im Norden wohnt und keine Ahnung hat, mit welchen Mitteln die Institution eines britischen Sonntags zu Fall zu bringen wäre. Tja, ich würde sofort mit Ihnen tauschen. Sich langweilen ist immer noch besser, als gar keinen Sonntag haben. Ja, ich verstehe. Sie sind dienstlich hier. Ja. Und deshalb werden Sie verstehen, wenn ich Sie bitten muss, weiterzugehen. Hat mich gefreut. Wiedersehen. Na, ich ging natürlich sofort meiner Wege, weil ich Verständnis für die Interessen Scotland Yards habe. Als ich zum Victoria Park kam, sah ich auf einer Bank eine junge Dame sitzen, die so großartig aussah, dass ich augenblicklich Kurs auf sie nahm. Guten Tag. Verzeihung, Miss. Ist es erlaubt, hier Platz zu nehmen? Bitte. Danke. Schönes Wetter, nicht wahr? Ja. Der April meint es gut mit uns. Das ist wahr. Die milde Luft, als hätten wir schon Mai. Gewiss. Auf diese Weise gerieten wir in eine Art von Gespräch, wie es hierzulande geführt wird. Das Klima im Allgemeinen und die Wetteraussichten für den nächsten Tag, der Barometerstand vom Morgen und der Grad der Luftfeuchtigkeit am Mittag, alles das diskutierten wir. Aber natürlich war es so, dass die junge Dame auch über die Politik der Vereinten Nationen oder über die Laos-Krise hätte sprechen können. Mir wäre alles recht gewesen. Umso mehr bestürzte mich ihr plötzlicher Abschied, als sie nach einer halben Stunde aufstand und nach einem kurzen Goodbye unter den Rotbuchen vom Victoria Park verschwand. Eine Dreiviertelstunde später genehmigte ich mir einen amerikanischen Kaugummi aus einem Automaten und so gegen 18.30 Uhr fingerte ich aus einem Papierkorb an der U-Bahn-Station Whitechapel East die Sonntagsausgabe des Observers und informierte mich über die letzten Ereignisse am Kongo. Während ich so den Tag langsam zu verfluchen begann, ohne zu ahnen, was er noch an Überraschungen für mich in petto hatte, verließ Mr. McPherson seine Wohnung und ging mit schnellen Schritten die North End Street in Richtung Victoria Park. Er bemerkte Sergeant Croker nicht, der ihn in einem Abstand von 10 Schritten auf der anderen Straßenseite folgte. Als er den Park erreichte, sah er nur eines, das pastellfarbene Kostüm, das Miss Bellaby trug und das ihm wie eine Verheißung entgegenleuchtete. Er beschleunigte seine Schritte, indem Sergeant Croker über die Straße wechselte. Erst als er Margaret erreicht hatte, sah er sich um. Und die nun ebenfalls im Laufschritt näher kommende Gestalt Krokers deutete er sofort richtig. Geh, Margaret, rasch! Die Polizei kommt! Randolph, ich musste dich anrufen, verzeih! Keine Erklärung, ich schreibe dir später. Postlagen für die 2. Entschuldigen Sie, Herrschaften, wenn ich störe, aber... Was wollen Sie denn? Lassen Sie uns gefälligst in Ruhe! Kriminalpolizei! Das kann jeder sagen. Darf ich einmal Ihre Papiere sehen, Miss? Gar nichts dürfen Sie, da! Sieh doch, Margaret, schnell verschwinden! Randolph, weg von hier! Das kommt Sie teuer zu stehen, Sie Idiot! Widerstand gegen die Polizei, Sie wissen doch, was das bedeutet! Und Sie wissen, was das bedeutet, ja? Auf, Sie verdammter Idiot, Sie! Da! Danke, Polizei! Und während der Frieden des abendlichen Victoria Parks durch den nicht direkt nach den Regeln ausgetragenen Boxkampf unterbrochen wurde, dessen Ausgang, nachdem für Sergeant Croker das Überraschungsmoment wegfiel, kaum zweifelhaft war, währenddem steuerte ich von der anderen Seite des weitläufigen Parks in Richtung meiner Wohnung und malte den Kaugummi, der ebenso fad schmeckte wie dieser ganze, nun verdämmernde Tag. Und da sah ich sie auf mich zukommen. Zuerst nur ein pastellfarbener Fleck im Halbschatten unter den Rotbuchen, dann ihr vom Laufen gerötetes Gesicht. Ich blieb stehen und sie wollte an mir vorbei, während ihr Blick mich traf. Mein Anblick musste ihr einen Gedanken eingegeben haben, sodass sie ihre Schritte anhielt, mich wie musternd ansah und schließlich hastig sagte: Mein Herr, ich bitte Sie. Was ist passiert? Helfen Sie mir. Hat man Sie belästigt? Oh, ich verzeihen Sie, es würde zu lange dauern, es Ihnen zu erklären, aber kommen Sie bitte. Ja, was kann ich für Sie tun? Nehmen Sie meinen Arm, bitte, und bringen Sie mich in Ihre Wohnung. Nun, meine Herren, wenn ich einmal ausschließlich Sie ansprechen darf, Sie werden verstehen, dass die Situation mehr als ungewöhnlich war. Alles Mögliche hätte an diesem Tag noch geschehen können und es hätte mich nicht zu sehr gewundert. Dies aber, was geschah, lag so jenseits des Denkbaren, dass ich heute viel Geld dafür geben würde, könnte ich nochmal mein Gesicht sehen, das ich damals machte, als die junge Dame ihre linke unter meinen rechten Arm schob und mich fortzog. Ich war einfach unfähig, etwas zu sagen. Der Augenblick war überdimensioniert. Eine halbe Stunde später, nachdem wir einige Umwege, auf die sie Bestand gemacht hatten, erreichten wir meine Wohnung, stiegen wortlos die zwei Treppen hinauf und ich öffnete die Tür und fand endlich meine Sprache wieder. Danke. Sie sind sehr liebenswürdig. Ich möchte Ihnen sagen... Setzen Sie sich und versuchen Sie ruhig zu werden. Mein Gott, Sie zittern. Ja, was ist denn passiert? Nein, nein, kommen Sie, sagen Sie nichts. Das hat Zeit. Nehmen Sie erst mal Platz. Danke. Ich bin Ihnen eine Erklärung schuldig. Und was mich betrifft, so nehmen Sie an, meine Existenz sei nichts anderes als Einbildung. In diesem Augenblick verlor sie ihre Fassung endgültig, heulte los und ich fasste sie an den Schultern, worauf sie den Kopf an meine Brust legte. Ich hatte dabei das Gefühl, diesem Sonntag in London ganz bestimmt Unrecht getan zu haben. Oder können Sie sich einen schöneren Abschluss dieses Tages denken, meine Herren? Sie hörten die dritte Folge des Kriminalhörspiels »Der große Unbekannte« von Karl Richard Schon. »Der große Unbekannte« von Karl Richard Schon. Kriminalhörspiel in 6 Folgen. Ein Fall von Liebe. Liebenswürdig. Ich möchte Ihnen sagen... Setzen Sie sich und versuchen Sie ruhig zu werden. Mein Gott, Sie zittern. Ja, was ist denn passiert? Nein, nein, kommen Sie, sagen Sie nichts. Das hat Zeit. Nehmen Sie erst mal Platz. Danke. Ich bin Ihnen eine Erklärung schuldig. Und was mich betrifft, so nehmen Sie an, meine Existenz sei nichts anderes als Einbildung. In diesem Augenblick verlor Margaret Bellaby, deren Namen ich bis zu diesem Zeitpunkt natürlich noch nicht wusste, ihre Fassung endgültig, heulte los und... Ich fasste sie an den Schultern und auf diese Weise schlitterte ich Edgar Dickens, 37 Jahre alt Schriftsteller, in den Fall Jenkins, von dem ich überhaupt nichts wusste, hinein. Sie wissen, dass Margaret Bellaby, die mit einem übrigen den Namen Walker als den ihren angab, von Scotland Yard gesucht wurde und von Sergeant Croker um ein Haar im Victoria Park gestellt worden wäre, hätte Randolph Macpherson, Anginner, Pianist und Studienkollege von Margaret Bellaby, nicht eingegriffen und Croker einen Boxkampf von circa 3 Minuten Dauer geliefert. Dann gelang es dem Sergeant, einen Uppercut anzubringen, der Macpherson für die Zeit, nein, nicht auf die Bretter, sondern auf den Kies des Parkweges schickte. Als er wieder zu sich kam, brachte ihn Croker in eine Zelle am Thames Embankment, wo Chefinspektor Nutting um 7:30 eintraf und sich den Musikstudenten vorführen ließ. Kurz nach 6 rief mich Margaret an und bat mich, in den Victoria Park zu kommen, wo sie auf mich wartete. Und Sie hatten nichts anderes zu tun, als loszurennen, Miss Bellaby vor der Polizei zu warnen und mit dem Sergeant in ein Handgemenge zu geraten. Tja. Haben Sie sich Ihre Handlungsweise auch richtig überlegt, Mr. Macpherson? Ich überlegte mir nur, wie ich Margaret vor Ihnen schützen konnte. Na, ob das richtige Wort dafür ist, wenn jemand von der Polizei gesucht wird? Ich habe es getan und ich bereue nichts, wenn Sie darauf hinaus wollen. Und das blaue Auge betrachten Sie wohl als eine Art Orden für eine mutige Tat. Wie? Ich würde mich an Ihrer Stelle lieber um den Zustand Ihrer Nase kümmern, Sergeant. Seien Sie bloß nicht auch noch stolz drauf, dass Sie das Überraschungsmoment ausgenützt haben. Wäre es fair zugegangen, so Was hätte haben Sie mit Miss Bellaby am Telefon außer der Verabredung noch gesprochen? Nichts. Und bevor Sergeant Croker dazu kam? Auch nichts. Es war überhaupt keine Zeit, irgendetwas anderes zu tun oder zu sagen, als Margaret wegzuschicken. Gott sei Dank schaltete sie ziemlich rasch. Was auf eine gewisse Erfahrung mit der Polizei schließen lassen könnte. Zumindest aber auf das schlechte Gewissen von Miss Margaret ist kein schlechter Mensch. Sie ist völlig unschuldig. Was es auch immer ist, das Sie ihr vorwerfen. Jetzt hören Sie mal gut zu. Ich will Ihnen reinen Wein einschenken. Margaret Bellaby wird von uns im Zusammenhang mit Mord gesucht. Mord? Ja, um andere Delikte bemüht sich die Mordkommission erfahrungsgemäß nicht. Es besteht der dringende Verdacht, dass Ihre Studienkollegin einen Mann kennt, der in den Fall verwickelt ist. Wenn er nicht selber zu den Leuten gehört, die den Mord begangen haben. Können Sie mir folgen? Aber das ist doch Wahnsinn! So sehen Sie es vielleicht, Mr. McPherson. Aber nach den Beweisen, die uns vorliegen, müssen wir unsere eigenen Schlüsse ziehen. Und die sehen für Miss Bellaby nun einmal nicht gut aus. Besonders nachdem ich vor wenigen Stunden Material gefunden habe, das unseren Verdacht nur bestärkt. Das wollte ich Ihnen in aller Offenheit sagen, damit Sie sich ein Bild machen können, Mr. McPherson. Wir geben Ihnen Gelegenheit, die Sachlage in aller Ruhe zu überdenken. Bis morgen. Abführen. Und wie kitzlig es ist, wenn man die Mitwisserin eines Verbrechens vor der Polizei schützt, das können Sie selber ausmalen. Gute Nacht. Bringen Sie mir den unter. Sagen Sie, Chef, das mit dem Material, das Sie gefunden haben wollen, ist das ein Bluff oder die Wahrheit? Die Wahrheit, Crocker. In einem Geheimsafe in Jenkins Wohnung entdeckte ich den Namen des Erben, den das Nachlassgericht irgendwo unter möglichen Verwandten des Kunsthändlers festzustellen bemüht ist. Ach, und um wen handelt es sich, Chef? Dreimal dürfen Sie raten, Crocker. Aber vielleicht kommen Sie schon beim ersten Mal drauf. Etwa zur gleichen Zeit muss es gewesen sein, dass ich das Zierkissen, das mir meine Tante väterlicherseits zu meinem 35. Geburtstag von Hand mit dem Spruch »Die Braut des Seemanns ist das Meer« bestickt hatte, auf der Couch zurechtbettete und eine Wolldecke auflegte. Dann machte ich Miss Walker auf den Schlüssel aufmerksam, der in der Schlafzimmertür auf ihrer Seite steckte, wünschte eine gute Nacht und ging hinüber. Ich rauchte 3 Zigaretten am Fenster des Schlafzimmers, bevor ich das leise Geräusch des Schlüssels vernahm, wie er umgedreht wurde. Das Gefühl, Gefangener in meiner eigenen Wohnung zu sein, wurde von der Gewissheit mehr als wettgemacht, dass nebenan mein reizender Wächter schlief. Die Aussicht auf ein Frühstück zu zweit hat ein Übriges, um mich in einen Zustand wohltemperierter Zuversicht zu versetzen. Umso herber war die Enttäuschung, als ich am anderen Morgen statt meiner präsumtiven Frühstücksgesellschafterin nur einen Zettel vorfand, auf dem das Wort »Danke« stand. Um 9:30 stiegen Chefinspektor Nutting und Holloway in den Wagen und fuhren zur Cumberland Road, um Mr. Stewart aufzusuchen. Haben Sie die Absicht, ihn zu verhaften, Chef? Das wird sich finden. Jedenfalls sind die Fäden zwischen Jenkins über Stewart zu Brett und dessen Verlobte Miss Bellaby nun nicht mehr so dünn wie vorher, als wir noch nicht wussten, dass sie Jenkins Erben ist. Jetzt dürfen wir sogar wagen, Stewart unter Umständen festzusetzen. Na, mir persönlich täten Sie beinahe einen Gefallen damit, das wissen Sie ja. Sie trafen den Kriegsinvaliden jedoch nicht zu Hause an, sondern stöberten ihn bei Mrs. Cunninghams Rosenbeeten auf, die er mit einer Gartenschere sorgfältig beschnitt. Morgen, Mr. Stewart. Schon wieder Sie, Inspektor. Was suchen Sie in Mrs. Cunninghams Garten? Sie, mein Lieber. Sagen Sie, behindert Sie hierbei nicht bei der Arbeit? Ich meine, Sie könnten doch hinterm Ofen sitzen und den Ruhm genießen, zu Großbritanniens Helden zu zählen. Kommen Sie, um mir diesen Rat zu geben? Sagen Sie, wie war das damals? Sie sind doch kurz nach der Invasion verwundet worden. Das war eine ziemlich happige Geschichte damals, nicht wahr? Ich gehöre nicht zu den Leuten, die bei jeder passenden und unpassenden Gelegenheit von ihren Kriegserlebnissen schwärmen. Außerdem habe ich gar keinen Grund dazu. Und Sie erinnern mich auch besser nicht an diese Zeiten, verstehen Sie? Da haben Sie recht. Wer will schon daran erinnert werden? Warum haben Sie uns, als wir uns am 17. sprachen, nicht gesagt, dass Jenkins Ihr Kompaniechef war? Haben Sie mich danach gefragt? Nein, aber... Hören Sie zu. Wenn Sie die blödsinnige Idee noch immer nicht aufgegeben haben, dass ich etwas mit dem gemeinen Mord an Mr. Jenkins zu tun habe, so möchte ich Ihnen nur so viel sagen. Er war es damals, der mich unter Einsatz seines eigenen Lebens aus der Feuerlinie schleppte, als mir die Deutschen mein Bein durchsiebten. Verstehen Sie, was ich damit sagen will? Ja, natürlich. Sagen Sie, Mr. Stewart, stammt diese Wunde, die Sie da am linken Unterarm haben, auch aus dem Krieg? Ja. Sie sieht noch ziemlich neu aus. Da habe ich mich gerissen. Am Stacheldraht, bei Pettersons, als ich die Tür reparierte. Ich bin zwar kein Arzt, aber es sieht mir eher nach einer Schnittwunde aus. Jedenfalls ist sie gut verheilt, ohne dass Sie einen Arzt aufsuchen mussten. Wegen so etwas zum Arzt. Wofür halten Sie mich denn? Für einen ehrlichen Kerl. Und darum sind wir auch sicher, dass Sie uns noch eine Frage beantworten werden, die letzte. Kennen Sie einen Mr. Christopher Brett? Brett? Nein. Wieso? Schade, Mr. Stewart. Wenn Sie jetzt Ja gesagt hätten, wären die Chancen für Mrs. Cunninghams Rosenbeete gut gewesen. Sie hätten uns dann eine einleuchtende Erklärung liefern können, was Sie vor ein paar Tagen von Mr. Brett wollten, als Sie ihn zu Hause nicht antrafen, und alles wäre all right gewesen. Ja, jetzt aber müssen wir Sie bitten, der Gartenarbeit zu entsagen und uns zu folgen. Na, verdammt nochmal, was soll das heißen? Ich protestiere, ich habe... Einen Moment, ehe Sie weitersprechen, Mr. Stewart. Pflichtgemäß machen wir Sie darauf aufmerksam, dass alles, was Sie von jetzt ab sagen, gegen Sie verwendet werden kann. Und wie steht es mit Ihrem Alibi für die Nacht des 17. April, Mr. Stewart? Verdammt nochmal, ich habe nie in meinem Leben ein Alibi gebraucht. Ich lag zu Hause im Bett und schlief. Genügt Ihnen das nicht? Und diesen Mr. Brett in der Hamilton Street in Chelsea kenne ich überhaupt nicht. Sagen Sie, Holloway, haben Sie Mr. Stewart gegenüber erwähnt, dass Mr. Brett in der Hamilton Street in Chelsea wohnt? Nein, mit keinem Wort, Chef. Hm. Und was sollen wir nun davon halten, Mr. Stewart? Mir egal. Jedenfalls müssen Sie die Adresse genannt haben. Woher soll ich Sie sonst kennen? Hören Sie, Mr. Stewart, in 10 Minuten wird ein Mann hier auftauchen, der Sie kennt. Sie haben mit ihm gesprochen, als Mr. Brett nicht zu Hause war. Erinnern Sie sich? Wir könnten uns noch viel besser verstehen, wenn Sie sich dazu bequemen würden, alles, was Sie wissen, zu gestehen. Ich habe nichts zu gestehen. Auch nicht, dass Sie in der fraglichen Nacht, mit Hilfe der Schlüssel, die Sie nach der Heizperiode bei Mr. Jenkins nicht abgegeben haben, in das Haus eindrangen, um den Kunsthändler zu erwarten? Sie wussten von seiner Reise. Und vielleicht wussten Sie auch, dass Mr. Jenkins kurz vorher 5.000 Pfund von seiner Bank abgehoben hat. Hören Sie, wenn Sie auf Raubmord hinaus wollen... Lassen wir das Motiv einmal beiseite. Jedenfalls wussten Sie, dass Jenkins am 17. wieder nach Hause zurückkehren würde. Das Haus stand Ihnen offen und Sie legten sich auf die Lauer. Und als Jenkins kam, gerieten Sie in ein Handgemenge, wobei Sie allein, Stewart, eine blutende Wunde davontrugen. Endlich hatten Sie ihn überwältigt, packten ihn an eine Decke, trugen das Bündel zur Themse und warfen es hinein. Es ist Ihnen sicher ein leichtes, mit solch einer Last spazieren zu gehen. Oder irre ich mich da? Sie irren sich in allem anderen, was Sie sagen. Warum zum Teufel sollte ich Mr. Jenkins umbringen? Wir wollten das Motiv beiseite lassen. Aber wie stehen Sie zur Rache, Mr. Stewart? Zur Vergeltung? Etwa deswegen, weil er mir im Krieg das Leben gerettet hat? Leider können wir Mr. Jenkins nicht mehr nach diesem Akt von Lebensrettung fragen. Aber Sie könnten uns verraten, was für mögliche andere Erfahrungen Sie mit Ihrem Kompaniechef gemacht haben. Nur die besten, verstehen Sie? Tja, das Motiv Raub wäre vielleicht ganz gut gewesen, auch für Sie, Stewart. Ich meine, wenn wir die Sache so sehen, dass sie nicht auf Mord, sondern etwa auf Totschlag hinausliefe. Sie könnten beispielsweise Mr. Jenkins' Abwesenheit dazu benutzt haben, um bei ihm einzubrechen. Und als er früher zurückkam, als Sie vermuteten, schlugen Sie ihn nieder. Glaubten, als er regungslos dalag, er sei tot, schleppten ihn in ihrer Verwirrung zum Fluss, weil ihnen der verrückte Gedanke kam, sie müssten die Leiche beiseite schaffen und, na, das Weitere bleibt sich dann in jedem Fall gleich. Ich sage nichts mehr. Beweisen Sie mir, dass ich Mr. Jenkins getötet habe und beweisen Sie mir, warum ich es getan haben soll. Das wird Ihnen verdammt schwer werden. Ja? Gut, schicken Sie ihn herein. Der Hausmeister von Hamilton Street 70. Die Identifizierung ist zwar nur eine Formsache, aber der Untersuchungsrichter legt nun einmal Wert darauf, dass wir streng nach den Dienstvorschriften verfahren. Herein, bitte. Zur gleichen Zeit etwa klingelte bei mir das Telefon. Ich hob ab und erkannte die Stimme am anderen Ende der Leitung sofort, weil ich die ganze Zeit nur mit dem Gedanken beschäftigt war, der wortlose Abschied vom Morgen dürfe nicht das letzte sein, was mich von Miss Walker alias Miss Bellaby erreichte. Sie bat um Entschuldigung, dass sie zeitig in der Frühe weggegangen sei, ohne auf die Gründe einzugehen, nach denen ich freilich in meiner frohen Erregung auch nicht fragte. Dann erkundigte sie sich, ob ich Zeit hätte, auf das Postamt City 2 zu fahren und einen Brief, der dort für sie lagerte, abzuheben. Natürlich sagte ich sofort ja. Und dann nannte sie mir das Café Vienna, Trafalgar Ecke Richmond Road, wo sie mich um 12 Uhr erwarten würde. Ich zog ein neues Hemd über, legte die beste Krawatte an, die ich besitze, und zog los. Es war kein Brief da? Nein, Miss Walker, es tut mir schrecklich leid. Das verstehe ich nicht. Er sagte doch City 2, Postlage. Nun, ich bin überzeugt, er wird schon schreiben. Den Mann möchte ich kennenlernen, der eine Dame wie Sie grundlos ohne Nachricht lässt. Oh Gott. Was haben Sie? Sie haben ja nach einem Brief für den Namen Walker gefragt. Ja, natürlich. Welchen Namen hätte ich sonst nennen sollen? Ja, gewiss. Daran habe ich nicht gedacht. Entschuldigen Sie. Und seien Sie nicht böse, dass ich Ihre Zeit in Anspruch genommen habe. Ich muss jetzt leider gehen. Warten Sie doch. Ich bitte Sie, lassen Sie mich gehen. Sofort. Ich kann Sie nicht halten, aber ich möchte eine Frage stellen. Eine einzige. Welche? Kommen Sie heute Abend zurück? Ich meine, in meine Wohnung? Oder wissen Sie schon, wo Sie diese Nacht verbringen werden? Verzeihen Sie. Bitte nehmen Sie mein Taschentuch. Danke. Was denken Sie eigentlich von mir? Nach allem, was geschehen ist, müssten Sie weiß Gott was denken. Ich denke mir, dass Sie in einer verzwickten Lage sind. Ich kann mir zwar nicht vorstellen, warum, aber es muss doch etwas ziemlich Ernstes sein, wenn ein Mädchen wie Sie einen Passanten, den es nicht kennt, anspricht und bittet, mit in seine Wohnung gehen zu dürfen und dort dann die Nacht verbringt. Auf die Idee, dass das sehr unangenehme Folgen hätte haben können, sind Sie gestern wohl nicht gekommen. Ich kannte Sie ja schon. Unsere kleine Unterhaltung über das Wetter genügte Ihnen, um herauszubekommen, was ich für ein Mensch bin. Es scheint, als ob Sie mir böse sind. Weshalb? Nein, nein, Unsinn, Unsinn. Höchstens, dass Sie heute Morgen einfach so weggingen. Aber Sie haben sich ja wieder gemeldet. Wenn auch nur, um meine Dienste in Anspruch zu nehmen, aber immerhin... Ja, Sie haben recht, ich habe mich schlecht benommen, wenn nicht sogar du. Aber ich bin wirklich in einer scheußlichen Lage und... Kommen Sie, trinken Sie zuerst die Tasse Kaffee. Ja, danke. Zigarette? Oh ja, danke. Bitte. So, und nachher können Sie erzählen, wenn Sie wollen. Und wenn Sie nicht wollen, dann lassen Sie es. Auf jeden Fall können Sie mit mir rechnen. Danke. Wofür? Ach so, für die Zigarette. Nein. Dass es sie gibt. Tja, ich muss Ihnen gestehen, meine Damen und Herren, dass mir ziemlich heiß im Nacken wurde, als sie das sagte. Dabei sah sie mich mit ihren kastanienbraunen Augen an wie ein Mensch, der viel Vertrauen hat, ohne sich bewusst zu sein, warum das so war. Der Blick tat mir wohl, schmerzte mich aber zugleich ein bisschen, denn irgendwie kam ich mir wie ein uralter Mann vor, wie ein weiser Großvater etwa, den man eigentlich zu gar nichts anderem mehr benutzen kann, als ihm sein Herz auszuschütten. Später, als ich die zweite Tasse Kaffee für sie bestellt hatte und ihr Feuer für die dritte oder vierte Zigarette gab, begann sie, ihre Geschichte auszuplaudern. Inzwischen vermochte Sergeant Croker sein Erstaunen über das, was Chefinspektor Nutting anordnete, nicht zu zügeln. Sie schicken Stuart heim? Aber ist doch nicht der Ernst, Chef. Glauben Sie, dass er uns nützt, wenn er wie ein Löwe in der Gefängniszelle auf und ab geht? In Freiheit wird er früher oder später das tun, worauf wir warten. Besonders jetzt, da ihm die Angst im Genick sitzt. Ihm sitzt nur eins im Genick, seine Frechheit. Ich konnte den Polizeichef davon überzeugen, dass es im Interesse des Fall Jenkins nötig ist, uns Christopher Bretz zu bemächtigen. Auch ohne das Ermittlungsergebnis des Fälschungsdezernats abzuwarten. Ich fliege um 18 Uhr nach Rom. Sie und Holloway schnappen sich jetzt Mr. McPherson und fahren mit ihm ins Café Vienna. Wenn Miss Bellaby um 14 Uhr dort auftaucht, setzen Sie sie fest. Ist das klar? Jawohl, Chef. Es kommt mir darauf an, Sie zu vernehmen, bevor ich abfliege. Es ist 13:30 Uhr, fahren Sie los. Ich möchte nicht, dass Sie zu spät kommen. Jawohl. Machen Sie sich bitte keine unnötigen Gedanken, meine Herrschaften. Das Triumvirat Croker, Holloway und McPherson kam zu spät. Viertel vor zwei beglich ich unsere Zeche und wir müssen gerade in den Bus gestiegen sein, als das Polizeiauto vorfuhr. Wir begaben uns auf das Postamt City 2 und von dort aus, nachdem wir festgestellt hatten, dass auch für Margot Bellaby kein postlagernder Brief vorlag, direkt zu mir. 3 Uhr. War Ihre Angebetete immer so unpünktlich, Mr. McPherson? Das kann ich eigentlich nicht sagen. Aber möglicherweise hat sie heute Gründe, sich zu verspäten. Entschuldigen Sie mich einen Moment, Crocker. Ja, gut. Was will der denn vom Kellner? Weiß ich's. Vielleicht beschwert er sich über den Gin, den Sie ausschenken. Du Teile. Wie lauwarme Limonade schmeckt das Zeug. Na, Holloway, was gibt's? Wir erwarten umsonst. Sie war schon da und ist vor mehr als einer Stunde weggegangen. Aber der Chef sagte doch um 14 Uhr. Tja, sie ist nicht gekommen, um sich wie gewohnt mit Mr. McPherson zu treffen, sondern sie war in Begleitung eines anderen Mannes. Eines anderen Mannes? Brett war es nicht. Der Kellner beschrieb ihn mir als Mann Mitte 30, der nicht übel aussah und im Übrigen sich der jungen Dame gegenüber sehr aufmerksam benahm. Was sagen Sie dazu, Mr. McPherson? Eine ungetreue Seele, Ihre Angebetete, wie mir scheint. Na, dann zittern wir ab. Zahlen! Chefinspektor Nuttings Maschine schwebte gegen 19 Uhr bereits über Orly und setzte zur Zwischenlandung in Paris an, während Mr. Stewart in seinen 4 Wänden saß und den Kopf in die Hände stützte, ohne dass es ihm gelang herauszubekommen, warum Scotland Yard ihn so überraschend wieder freigelassen hatte. Randolph McPherson ritzte den 2. Strich in die gekalkte Mauer der Zelle und begann dann mit großen Schritten auf und ab zu gehen, während es in seinem Gesicht finster zuckte. Ohne dass ich es wusste, tat ich es ihm gleich, nur dass meine Schritte von dem Velourteppich gedämpft wurden, der in meinem Wohnzimmer lag. Margaret Bellaby aber saß zusammengekauert auf der Couch und rauchte die so und so vielte Zigarette dieses Tages. Ohne dass es den einzelnen Beteiligten klar war, schwebte über der Konstellation des Augenblicks das Flair einer Stunde, die zur Entscheidung drängte. Genauer gesagt, zu mehreren Entscheidungen gleichzeitig. Für mich persönlich sollte die Überraschung nicht zu klein ausfallen. Am besten, Sie schicken mich weg. Ich gehe jetzt nach Hause. Warum sagen Sie nichts? Was soll ich sagen? Dass Sie wütend auf mich sind. Ach, reden Sie doch kein dummes Zeug. Entschuldigung. Mama wird schnurstracks zur Polizei gehen. Darüber gebe ich mich keiner Täuschung hin. Verdammt. Wenn das eine Kriminalgeschichte wäre, würden sich mir mindestens 2 oder 3 Möglichkeiten bieten, aus der verfahrenen Situation rauszukommen. Schreiben Sie Kriminalgeschichten? Ja, das gehört nicht hierher. Also, ich begreife nicht, warum Randolph nicht geschrieben hat. Tja. Wahrscheinlich ist die Erklärung ziemlich einfach. Sie haben ihn festgenommen. Widerstand gegen die Staatsgewalt. Warum hätte er sich sonst auch nicht am Telefon gemeldet? Glauben Sie wirklich, dass Randolph verhaftet worden ist? Tja, damit mussten Sie rechnen. In dem Augenblick, wo Sie ihn in die Geschichte hineingezogen haben, mussten Sie damit rechnen. Ja, und Sie? Was meinen Sie? Sie habe ich ja auch mit hineingezogen. Ach, darum geht es im Augenblick nicht. Ich werde mich der Polizei stellen. Um Christopher Brett ans Messer zu liefern. Sagten Sie nicht, dass Sie ihn lieben? So gut wie verlobt mit ihm sind? Das kann Ihnen doch gleichgültig sein, ob er gefasst wird. Genauso gleichgültig wie Ihnen, ob Sie mich früher oder später wegen Asylgewährung einer von der Polizei gesuchten Person anklagen. Das ist etwas anderes. Sie haben mit all dem nichts zu tun. Außerdem besteht keine Gefahr. Woher sollte Scotland Yard wissen, dass wir uns kennen? Aber ich mache mir Sorgen. Um mich? Ja. Sie waren so anständig und so. Nein, ich war egoistisch, sonst nichts. Weil es mir, ja, weil es mir angenehm ist, dass Sie hier sind. Und wenn es schief gehen sollte, so wurde ich reichlich belohnt. Sozusagen Tränu Mirando. Wenn ich vorher gewusst hätte, was Chris mir erst den Ruhm sagte... Wären Sie dann nicht mit ihm gegangen? Ach, ich weiß es nicht. Ich weiß überhaupt nichts mehr. Randolph verhaftet und wenn auch Sie noch... Ach, Unsinn. Ich sagte Ihnen doch, dass Scotland Yard keine Ahnung haben kann, dass wir uns kennen. Nein? Und übrigens, kennen wir uns denn? Ich meine, von der Polizei mal abgesehen, wir sind seit ein paar Stunden zusammen. Morgen oder übermorgen werden Sie weggehen. dann? Sie sollten den Augenblick herbeisehen, in dem ich gehe. Vielleicht. Aber es will mir verdammt nicht gelingen. Warum? Tja, warum wohl? Und plötzlich war es, als fiele die Enttäuschung des netten, weisen Großvaters von mir ab. Sie musste mich in diesem Augenblick ganz anders sehen. Ob es an der Beleuchtung lag? Sicher ist, dass sie auf mich zutrat und mir ihre Hände auf die Schultern legte. Eine Minute oder auch zwei erstarrte ich zu einem Obelisken. Dann legte ich meine Arme um sie und sie schloss die Augen und, na, Sie können sich denken, was passierte. Glauben Sie mir, es kam mir damals mindestens so überraschend wie Ihnen jetzt. Dazu dürfen Sie mich nie wieder provozieren. Was habe ich denn getan? Schließlich ist es möglich, dass ein erwachsener Mensch in gewissen Situationen den Verstand verliert. Und wer ist das? Erwarten Sie Besuch? Noch keine Sorge. Wahrscheinlich ein Nachbar, der die Radiozeitung braucht. Oder seine Frau hat vergessen, Bier für den Fernsehabend zu besorgen. Entschuldigen Sie ja, mich. Ja, bitte. Guten Abend, Mr. Dickens. Sie zahlen. Oh Gott. Was wollen Sie denn? Ist es erlaubt? Mit welchem Recht dringen Sie hier ein? Keine Schwierigkeiten, lieber Freund. Guten Abend, Miss Margaret Bellaby. Ja, ich bin Margaret Bellaby. Das wird Sie teuer zu stehen kommen. Sie haben überhaupt kein Recht. Dieser Herr kennt mich nicht. Ich habe ihm gesagt, dass ich Walker heiße. Er war so freundlich, mich mit hierher zu nehmen, weil... Wir werden noch dafür eine einleuchtende Erklärung finden. Verdammt, Mann, gehen Sie raus! Fassen Sie mich nicht an! Sie sollen aussehen! Doch, Sie wollen es nicht anders! Tut mir wirklich leid. Sergeant Crokers Rechte war gefürchtet. Der Schwinger, den er ohne zu signalisieren aus der Hüfte abschoss, traf mich voll am Punkt. Und Edgar Dickens, Schriftsteller, fiel vor den Augen Margaret Bellabys auf den Teppich. Wie ein Sack voll Kartoffel, sagte mir Holloway später. Aber er sagte mir auch, dass die unrühmliche Sache die junge Dame nicht davon abhielt, sich zu mir niederzuknien, wobei sie... Oh Gott! Oh mein Gott! ...flüsterte und meinen Kopf in beide Hände nahm. Aber davon sah, hörte und fühlte ich leider nichts mehr. Sie hörten die vierte Folge des Kriminalhörspiels »Der große Unbekannte« von Karl Richard Schon. »Der große Unbekannte« von Karl Richard Schon. Kriminalhörspiel in 6 Folgen. Aus Rom zurück. Oh Gott. Was wollen Sie denn? Ist es erlaubt? Mit welchem Recht dringen Sie hier ein? Keine Schwierigkeiten, lieber Freund. Guten Abend, Miss Margaret Bellaby. Ja, ich bin Margaret Bellaby. Das wird Sie teuer zu stehen kommen. Sie haben überhaupt kein Recht. Dieser Herr kennt mich nicht. Ich habe ihm gesagt, dass ich Walker heiße. Er war so freundlich, mich mit hierher zu nehmen, weil... Ersparen Sie es mir, meine Herrschaften, den Schluss dieser Szene noch einmal zu schildern. Sie erinnern sich ja, 10 Sekunden später lag ich ausgenockt von Sergeant Crokers gefürchteter Rechten am Boden... Und es dauerte mehr als noch einmal dieselbe Zeit, ehe ich wieder zu mir kam. Bevor ich noch die Standardfrage für solche Augenblicke, was ist passiert, wo bin ich, herausstoßen konnte, sah ich, wie Margaret Bellaby, deren Gesicht nahe über mir schwebte, sich aufrichtete und sagte, Gott sei Dank, er kommt zu sich. Na klar, was dachten Sie denn? Was ist denn passiert? Wo bin ich denn? In Ihren 4 Wänden, Mr. Dickens. Ich freue mich, dass ich mich nicht getäuscht habe, als Mr. Holloway mir die Beschreibung des Kellners aus dem Café Vienna wiederholte. Da hatte ich sofort das Gefühl, den Burschen kennst du. Na, schon gut, Crocker. Also gehen wir. Sie, Miss Bellaby, mache ich darauf aufmerksam, dass Sie unter vorläufigem Arrest stehen. Alles, was Sie von jetzt ab sagen. Kann gegen Sie verwendet werden. Naja, kommen Sie, lassen Sie doch diese Sprüche. Und Sie, Mr. Dickens, begleiten uns auch, ja? Also, darf ich bitten? Verzeihen Sie mir, Mr. Dickens, ich bitte... Ach, schon gut. Mir macht die Situation direkt Spaß, wenn Sie das beruhigen. Ich mache mir solche Vorwürfe. Na, keine Rührszene, Miss, sonst kriegt er noch das heulende Elend. Sie werden verstehen, dass ich Crocker am liebsten in sein grinsendes Gesicht geschlagen hätte. Aber ich sagte mir, dass ich damit nichts erreichen würde, höchstens, dass es zu einem neuen Handgemenge kam. Naja, und was meine Kunst der Selbstverteidigung betrifft, na, schwamm drüber. Wir fuhren zum Thames Embankment und während ich unter Aufsicht eines wie ein chinesischer Mameluk dreinblickenden Polizisten im Vorzimmer warten musste, nahmen Holloway und Crocker Margaret Bellaby in das Büro des Chefinspektors. Was da drinnen vor sich ging, kann ich Ihnen nur rückblendend erzählen, während mich in jener Stunde die Sorge um das, was Sie aus dem Mädchen herausquetschen würden, beinahe auffraß. Mr. Dickens ist unschuldig. Er konnte doch nicht ahnen, dass Sie es waren, Sergeant, vor dem ich gestern im Victoria Park davonlief. Und als ich ihn um seine Hilfe bat, da handelte er wie ein Gentleman, ohne zu fragen, was mit mir los ist. Also lassen wir den Gentleman einmal beiseite. Sprechen wir gerade heraus von dem, worum es geht. Ach, ich fürchte, Sie werden mir auch nicht glauben, wenn ich Ihnen sage, dass ich von Christophers, ich meine von Mr. Bretts Geschäften nichts wusste. Das meinte Sergeant Crocker eigentlich nicht, aber da Sie von selbst davon anfangen, dürfen wir Sie bitten, uns etwas über Mr. Bretts Geschäfte, wie Sie das nennen, zu erzählen. Wieso? Ich dachte, Sie... Was dachten Sie? Nichts, gar nichts. Sie dachten, wir wüssten bereits alles. Etwa, dass Christopher Brett seine Talente in den Dienst von Leuten stellte, die ihn nicht für seine Eingebungen, sondern dafür bezahlten, dass er imstande war, ausgezeichnete Fälschungen im Stil impressionistischer Maler herzustellen. Ich weiß nicht, was Sie wollen. Na schön, lassen wir das. Schließlich wollen wir nicht die Arbeit anderer Dezernate übernehmen. Sprechen wir schlicht und einfach von dem Mord. Von dem Mord? An Mr. Harold Jenkins. Jenkins, wer ist das? Also entweder haben Sie die falsche Akademie besucht und hätten Schauspielerin werden sollen, oder Sie sind ein so ausgekochtes Geschöpf, dass einem Mann wie mir die Spucke wegbleibt. Ich verstehe nicht, wovon Sie sprechen. Wer ist Harold Jenkins? Der Mann, der Ihnen sein Vermögen in Höhe von 20.000 Pfund im Bankguthaben und etwa nochmal so viel in unbeweglichen Gütern vermacht hat. Von der Galerie wertvoller Gemälde in seinem Laden einmal gar nicht gesprochen. Sie sind nicht verrückt. So kneif mich mal in den Arm, Holloway. Ich glaube, ich träume. Ja, so viel Kaltblütigkeit gibt's ja gar nicht. Ich kenne niemanden, der Harold Jenkins heißt. Und dass mir irgendein Mensch sein Vermögen hinterlassen hat, den ich nicht einmal kenne, das ist doch absurd. Sagen Sie mal, sind Sie Margaret Bellaby? Oder spielen Sie hier eine Rolle in einem Stück, von dem wir noch nichts wissen? Aber Sie haben doch meinen Ausweis gesehen. Und wenn Sie meine Mutter holen, Mrs. Elizabeth Bellaby... Ja, schon gut. Wir haben Ihre Abgängigkeitsanzeige hier. Über Ihre Identität gibt es keinen Zweifel. Ja? Mr. McPherson. Herein mit ihm. Randolph! Margaret! Kannst du mir verzeihen? Was hast du getan? Warum sind sie hinter dir her wie hinter einem Verbrecher? Ich begreife das nicht. Verstehst du denn das nicht? Ich begreife es einfach nicht. Es ist ein Missverständnis, Randolph. Ein Missverständnis? Ja, Sie reden von einem Mann, der ermordet sein soll und den ich überhaupt nicht kenne. Sie reden von Dingen, von denen ich nichts weiß. Es ist alles ein Missverständnis. Und auch, dass Mr. McPherson hier ist. Hören Sie, Sergeant. Er hat genauso wenig mit allem zu tun wie Mr. Dickens. Sie sagen doch, dass Sie von dem Mord nichts wissen. Womit also haben Mr. Dickens und Mr. McPherson nichts zu tun? Mein Gott, ich dachte doch, es handelt sich nur um Chris. Ich meine, um Mr. Brett. Ja, er hat mir gesagt, dass er gefälschte Bilder herstellte. Aber er hat es mir erst gesagt, als wir in Rom waren. Und ich bin zurückgekommen, weil er es mir gesagt hat. Verstehen Sie das nicht? Und als ich alles erfuhr, habe ich ihn verlassen. Aber ich wollte doch nicht, dass ich es sei, die ihn verrät. Verstehen Sie denn das nicht? Nun, es war so, dass Mr. McPherson 10 Minuten, nachdem er hineingeführt worden war, nach Hause geschickt wurde. Mich schienen sie drin vergessen zu haben, denn als Sergeant Crocker Margaret Bellaby herausbrachte, sagte er wütend, was wollen Sie denn noch hier, scheren Sie sich doch zum Teufel. Und ich verstand gar nicht, warum er so wütend war. Als Margaret an mir vorüberging, lächelte sie mir zu. Und ich verstand auch nicht, wie ruhig und gelassen sie jetzt auf einmal war. Später begriff ich, es war die wiedergefundene Ruhe, die ihr Lächeln verklärte. Sie hatte alles, was ihr in den vergangenen 60 Stunden auf der Seele lag, abgeworfen. Und sie hatte das Gefühl, dass ihr nun nichts mehr geschehen könne, obwohl es eine Gefängniszelle war, wohin man sie brachte. Ehe die Tür sich hinter ihr schloss, sagte ich idiotischerweise, Ich hole Sie hier raus, verlassen Sie sich darauf. Dann ging auch ich. Und schon auf der Treppe kam mir die elende Großsprecherei zum Bewusstsein, dass ich das zu ihr gesagt hatte. Aber nicht umsonst habe ich das vorhergehende Kapitel »Ein Fall von Liebe«, wenn auch mit Fragezeichen, überschrieben. Am nächsten Morgen holte mich ein Polizeiauto abermals zum Thames Embankment, diesmal in Dr. Maltons Untersuchungszimmer, wo er mir eine Blutprobe abzapfte. Damals begriff ich gar nichts. Heute weiß ich, dass auch Mr. Stewart und Mr. Macpherson von der kostbaren Flüssigkeit ein weniges abgeben mussten. Und das Ergebnis war, dass wir alle drei die Gruppe B besaßen. Und keiner hat null, Doktor? Nein, Mr. Holloway. Also dann scheiden Mr. Macpherson und Mr. Dickens aus. Ich habe sowieso nicht dran geglaubt, dass die beiden etwas mit der Geschichte zu tun haben. Wenn man davon absieht, dass sie in Margot Bellaby verliebt sind, was freilich nur zu gut zu verstehen ist. Haben Sie schon Nachricht von Mr. Nutting aus Rom? Bis jetzt nicht. Ist doch sehr merkwürdig, dass ein Mann sein Vermögen jemanden hinterlassen hat, der glaubwürdig versichert, dass er eben diesen Mann nicht kennt. Irgendwas stimmt nicht bei der Geschichte. Ich habe das Gefühl, dass alles darauf ankommt, jenen Unbekannten zu finden, der die Blutgruppe Null hat. Verstehen Sie, Doktor, ich kann den Gedanken nicht loswerden, dass alles, was wir bisher herausbekommen haben, den Fall nur am Rande streift. Es ist so, wie wenn das Rätsels Lösung allein in dieser uns unbekannten Person liegen müsste. Wir könnten immerhin annehmen, dass es sich um Christopher Brett handelt. Na, ich weiß nicht, Doktor. Ein Maler. Wenn Sie Mr. Jenkins in seinem Arbeitszimmer umgebracht hätten, schön, aber die Idee, ihn bewusstlos zu schlagen und in den Fluss zu werfen, damit es wie Selbstmord aussehen soll. Nee, ich kann mir nicht helfen, das traue ich eigentlich nicht einmal diesem Stewart zu. Tja, Mr. Holloway, wenn Sie meine medizinischen Kenntnisse brauchen, stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung. Aber alles, was darüber hinausgeht, ist mir noch unverständlicher als Ihnen. Warten wir also ab, was der Chef im sonnigen Süden erreicht, was? Morgen, Doc. Morgen. Chefinspektor Nutting meldete sich an diesem Tage nicht. 48 Stunden blieb er so gut wie verschollen. Und während Holloway und Crocker vergeblich versuchten, aus Margot Bellaby etwas herauszuholen, was für sie irgendwie von Nutzen sein konnte, trieb es mich unruhig in meiner Wohnung umher. Ich zermarterte mir den Schädel, wie ich das großsprecherische Wort Miss Bellaby bei der Polizei herauszuholen einlösen konnte. Klar, dass mir nichts einfiel. Und ebenso klar war, dass mir nichts einfallen würde. Oder wüssten Sie, meine Damen und Herren, was ich damals hätte tun sollen? Naja, das Ende vom Lied war, dass ich eine Stinkwut auf mich bekam und mich selbst verachtete, wie nie ein Mensch einen anderen verachtet hat. Schließlich wartete ich ebenso wie alle anderen, Holloway, Crocker, vielleicht auch Stewart, der seine Gärtnerpflichten nur oberflächlich wahrnahm, auf die Rückkehr von Chefinspektor Nutting. Er war der Mann, auf den sich alle Hoffnungen konzentrierten. Der Dreh- und Angelpunkt des Falles Jenkins gewissermaßen. Und es war nicht das erste Mal, dass der stellvertretende Leiter der Mordkommission wie ein Deus ex machina wirkte, dessen bloßes Erscheinen alle Komplikationen lösen würde. Und als er am 26., so um 16.30 Uhr mit der PAA aus Rom in Croydon landete, da hätte einem Beobachter das befriedigte Gesicht auffallen müssen, mit dem er aus der Maschine kletterte. Nachdem die Zollformalitäten erledigt waren, rief er vom Flugplatz Scotland Yard an. Als Sergeant Crocker die vertraute Stimme seines Herrn aus dem Hörer vernahm... Mensch, Chef, wo haben Sie denn gesteckt? Warum haben Sie nicht telegrafiert? Also mal langsam, Crocker, lassen Sie mich auch mal zur Worte kommen. Haben Sie Miss Bellaby festsetzen können? Ja, sie schmort seit Montagabend hier. Aber es ist leider alles ganz anders gekommen, als wir dachten. Sie behauptet... Harold Jenkins nicht zu kennen. Genau. Ja, wieso wissen Sie... Hören Sie zu, Crocker, fahren Sie sofort in Stewarts Wohnung und stellen Sie alles auf den Kopf. Was Sie finden müssen, ist ein kleiner Schlüssel, der das Geheimsafe in Jenkins Schlafzimmer öffnet. Ist das klar? Jawohl, Chef. Kommen Sie direkt hin? Nein, ich habe noch was anderes zu erledigen. Hallo, Chef. Hallo. Ach, eingehängt. Ja? Ein Fernschreiben aus Rom für den Chef. Für den Chef? Ja. Der ist schon wieder untergetaucht. Untergetaucht? Ist er denn zurück? Eben habe ich ihn telefonisch gesprochen. Aber es scheint fast so, als freut es Sie auch, dass der Chef wieder im Land ist. Ach, nehmen Sie es mir nicht übel, Sergeant, aber ohne ihn ist das hier wie auf einem Hühnerhof, wenn der Hahn fehlt. Oh. Sie wählen da einen Vergleich, der Sie aus Ihrem Munde merkwürdig anhört, Miss Jane. Mhm. Übrigens bin ich Ihnen noch sehr böse wegen Sonntag. Was habe ich denn angestellt? Wenn Sie wüssten, kleines Mädchen. Auch das Herz eines Detektivs. Lassen wir das. Wo ist das Fernschreiben? Hier. Danke. Bestätigen Auskunft Hotel Astoria. Polizeidirektion Genua teilt mit, dass Recherchen ergebnislos. Spur weist nach Frankreich oder Schweiz. Es scheint so, als sei Brett nach wie vor verschwunden. Ich begreife bloß nicht, warum der Chef am Telefon so zuversichtlich wirkte. Ach, würden Sie bitte Mr. Holloway verständigen, dass wir noch zwei Mann brauchen, um bei Stuart eine Hausdurchsuchung vorzunehmen. Ja. Ich setze mich inzwischen mit dem Untersuchungsrichter wegen seines Einverständnisses in Verbindung. Bis nachher, Jane. Wenn Sie mich in Zukunft bitte wieder Miss Mansfield nennen würden, wäre ich Ihnen sehr dankbar, Sergeant. Also so gut wie keine Chance? Doch. Früher oder später werden Sie den Maler bestimmt finden. Na, dann wollen wir mal. Agatha Christie behauptet zwar, dass in einer guten Kriminalgeschichte der Detektiv nie mehr wissen dürfe als der Leser, aber es entzieht sich leider meiner Kenntnis, meine Herrschaften, was Chefinspektor Nuttig in Rom ermitteln konnte, sodass ich gezwungen bin, diesen wie ein kategorischer Imperativ wirkenden Satz zu durchbrechen. Wobei freilich auch anzumerken ist, dass sich das Leben nicht den Methoden der Kriminalschriftstellerei unterwirft. Fest steht lediglich, dass Mr. Nutting, nachdem er Sergeant Croker angerufen hatte, ein Gespräch mit dem Direktor des Flughafens führte und ihm mitteilte, dass er zwei Beamten schicken würde, die alle ankommenden Reisenden unter die Lupe nehmen würden. Und er fügte noch hinzu: Ich weiß nicht, unter welchem Namen die gesuchte Person reisen wird. Sicher nehme ich an, nicht als Christopher Brett. Dann fuhr er zum Thames Embankment. Allerdings nicht in sein Büro, sondern in die Fernschreibezentrale, wo er folgenden Text an alle Polizeidienststellen, insbesondere in den Hafenstädten, diktierte. Die Person, auf die nachfolgender Steckbrief zutrifft, ist bei Eintreffen unter Beobachtung zu nehmen und wohin immer sie sich wendet, zu verfolgen. Gleichzeitig ergeht Mitteilung an Chefinspektor Nutting, Mordkommission Scotland Yard. Folgt Beschreibung. Etwa 46 bis 49 Jahre alt. 1,75 Meter groß. Graumeliertes Haar. Anschließend fuhr Mr. Nutting in die Hamilton Street 70, wo er dem Hausmeister eine Fotografie vorlegte, auf der der Mann Christopher Brett erkannte. Sein nächster Weg galt der Adresse W2 St. Andrew Road 55, wo der Notar Dr. Kingsley seine Kanzlei unterhielt. Scotland Yard, was kann ich für Sie tun, Mr. Nutting? Mr. Kingsley, ich wollte einige Erkundigungen über einen Ihrer Klienten einholen, über Mr. Harold Jenkins. Jenkins? Jenkins? Ist das der Mann, von dem ich in der Zeitung las? Dass er ermordet wurde, ganz richtig. In seinen Papieren fanden wir einen Brief, der an Sie adressiert war. An mich? Wo ist der Brief? Vielleicht eine Kompetenzüberschreitung meinerseits, Mr. Kingsley, aber ich habe ihn an mich genommen und geöffnet. Geöffnet? Aber Mr. Nutting... Ich sagte ja, dass ich mir meiner Schuld bewusst bin. Allerdings ermächtigte mich der Stand der Ermittlungen in dieser Sache, so zu handeln. Jenkins? Ich erinnere mich nicht, dass Mr. Jenkins zu meinen Klienten gehörte. Einen Augenblick. Mr. Kingsley? Sehen Sie einmal nach, Miss Brown, wann und ob überhaupt ein Harold Jenkins in unserer Kartei erscheint. Jenkins? Harold? Sofort, Mr. Kingsley. Es handelte sich um die letztwillige Verfügung von Mr. Jenkins. Hier, Mr. Kingsley. Er setzt eine Miss Bellaby zu seiner Erbin ein. Worum es mir geht, ist die Frage, ob dieses Testament rechtsgültig ist. Zweifellos, Mr. Nutting, da es handschriftlich ausgefertigt wurde. Und wenn die Unterschrift als echt identifiziert werden kann, ist es ein vollgültiges Dokument. Ja? Der Name Jenkins ist bei uns nicht verzeichnet, Mr. Kingsley. Danke, Miss Brown. Soweit mir die gesetzlichen Bestimmungen bekannt sind, hätte es genügt, wenn Mr. Jenkins sein Testament in seinen Papieren hinterlassen hätte, ohne es an Sie oder einen anderen Notar zu adressieren. Das ist richtig. Es bedarf nicht der Hinterlegung bei einer amtlichen Stelle. Wenn man es nach seinem Tod gefunden und als echt erkannt hätte, wäre eine zur Kenntnisnahme durch das Nachlassgericht ausreichend gewesen. Hm. Warum mag Mr. Jenkins die Verfügung dann an Sie adressiert haben? Und warum bewahrte er es so auf, dass die Wahrscheinlichkeit bestand, man würde es nicht sofort entdecken? Sie werden sich diese Fragen selber beantworten müssen, Mr. Nutting. Aber was die Auffindung von Testamenten betrifft, so habe ich in meiner Praxis schon die seltsamsten Dinge erleben müssen. Das kann ich mir denken. Vielen Dank, Mr. Kingsley. Und auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Wir sind gleich zu Jenkins hinübergegangen und haben den Schlüssel ausprobiert. Er passt zu dem Geheimsafe im Schlafzimmer. Ausgezeichnet. Damit wäre der Kreis geschlossen. Holloway. Ja, Chef? Haben Sie Stuart gleich mitgebracht? Mitgebracht? Nein. Sie sagten noch, dass er uns in Freiheit mehr nützen würde. Und Sie selber haben ihn am Montag nach dem Verhör wieder nach Hause geschickt. Ja, es war so, dass ich nicht wusste, welche Rolle Stuart in der ganzen Geschichte spielte. Und Sie erinnern sich, dass ich sagte, er würde früher oder später etwas tun und dass es wichtig sein würde, zu erfahren, was das sei. Na, und hat es jetzt getan, Chef? Nachdem wir diesen Schlüssel gefunden haben, ist es ihm kaum mehr möglich, etwas zu unternehmen. Streng genommen schon seit dem Augenblick nicht mehr, als ich das Geheimsafe fand und Mr. Jenkins Testament sicherstellte. Es besteht also kein Grund, ihn länger im Unklaren zu lassen, wie seine Aktien stehen. Stuart ist zu verhaften. Sie, Holloway, Sie sagten doch, dass es so etwas wie ein persönlicher Gefallen für Sie wäre. Also, tun Sie sich diesen Gefallen und bringen Sie Stuart hierher. Es lag nicht an Holloway, dass es nicht mehr dazu kam. Er machte sich sofort auf den Weg, aber als er in der Cumberland Road eintraf, war der Vogel ausgeflogen. Aber wenn Holloway gedacht hatte, sein Chef würde bei dieser Nachricht wütend werden, so hatte er sich geirrt. Chefinspektor Nutting lächelte nur, und er lächelte wie zufrieden in sich hinein. Es scheint Sie nicht allzu sehr zu betrüben, Chef, dass er abgehauen ist. Sie haben recht, Holloway. Na, dann begreife Sie, wer will, ich kann's nicht. Mir ist Ihr Ärger ebenso unbegreiflich wie Ihnen meine Zufriedenheit. Ja. Aber, Chef, wir hatten ihn mehr als eine Woche lang sozusagen abholbereit. Ja, wir hatten ihn sogar hier, hinter Gittern. Und jetzt, wo wir wissen, dass er in den Fall Jenkins verwickelt ist, jetzt ja wo, ne? Nein, nein, nun beruhigen Sie sich mal wieder, Holloway. Und unterschätzen Sie die Fähigkeit der Beamten aus der Überwachungsabteilung nicht. Oder haben Sie vergessen, dass Stuart unter Beobachtung steht? Aber verdammt, Chef, ich vermute, was dass... Was denn, was denn? Es passt Ihnen ausgezeichnet in den Kram, dass dieser Kriegsinvalide die Nerven verloren hat und Hals über Kopf davon ist. Sehen Sie, das ist einer der Pluspunkte, Crocker, die ich brauche, um Sie für Ihre Beförderung in Rechnung zu stellen. Das will ich doch gleich notieren. Kombinationsgabe im Großen und Ganzen ausreichend. Ein höheres Prädikat verdient der Rückschluss allerdings nicht. Warum? Weil es auf der Hand lag, genau diesen Schluss zu ziehen, mein Lieber. Und dann war Feierabend. Chefinspektor Nutting genoss ihn wie ein Mann, der weiß, dass ein erfolgreicher Arbeitstag hinter ihm liegt. Genau genommen eine ganze Reihe erfolgreicher Tage. Um 22 Uhr klingelte das Telefon. Es war der Überwachungsdienst, der eine Meldung des Beamten durchgab, der Stuart auf den Fersen war. Die Meldung lautete, Stuart reist mit dem 22.15 Uhr abgehenden Nachtexpress nach Stockton-on-Tees. Weitere Nachrichten von unterwegs. Diese Nachricht war für den stellvertretenden Leiter der Mordkommission gewissermaßen eine Aufforderung, zu Bett zu gehen. Er rechnete sich aus, dass mehrere Stunden vergehen würden, ehe Stuart sein Ziel erreichte. Und diese Stunden konnten zu nachtschlafender Zeit in der Tat zu nichts Besserem verwendet werden, als für den kommenden Tag neue Kräfte zu sammeln. Leider wurde Mr. Nuttings Schlaf schon um Mitternacht gestört, als sich das Telefon abermals hören ließ. Ach, das ist der Hohe. Nutting, was gibt's? Hier O'Neill, Herr Chefinspektor. Er ist da. Wer ist da? Mr. Pratt. Er ist schon vor einer Viertelstunde mit der Air France gelandet. Was, schon? Ja, im Augenblick halten ihn die Zollformalitäten noch auf. Sollen wir ihn verhaften? Nein, zum Donnerwetter. Sie nehmen ihn unter Beobachtung, verstanden? Er darf Ihnen nicht aus den Augen kommen, klar? Klar. Noch eine Frage, O'Neill. Unter welchem Namen reist Mr. Pratt? Ich muss Ihnen sagen, dass der Bursche ziemlich gewitzt ist. Er hat sich einen Namen ausgedacht, unter dem wir ihn keinesfalls vermuten konnten. Hm. Er nennt sich Jenkins. Hm. Harold Jenkins. Was sagen Sie dazu? Das ist allerdings eine vorzügliche Idee. Christopher Brett, der die Stirn hatte, den Namen des Mannes zu benutzen, von dem er genau wusste, dass er tot war, kam nur mit einer Aktenmappe und ohne Gepäck aus dem Zollbüro und nahm ein Taxi, mit dem er zur Untergrundbahnstation Sydenham South fuhr. Das ebenfalls als Taxi getarnte Polizeiauto folgte ihm. Mr. Brett nahm die Subway bis Brixton Park und schien keine Veranlassung zu haben, den Mitreisenden, der die erste Seite der Times mit den Annoncen las, für einen Detektiv zu halten. Auf der Southwark Road hatte Mr. Brett später Mühe, ein Taxi zu bekommen, nachdem er an die Oberfläche der Erde zurückgekehrt war. Zum Glück sah er, kaum dass er die Southwark Road 300 Yards stadteinwärts gegangen war, dass in seiner Richtung ein Mietwagen heranfuhr, dessen Fahrer allerdings nur vergessen zu haben schien, das leuchtende Freischild auszublenden. Denn als der Wagen hielt, bemerkte Mr. Brett bereits einen Fahrgast im Fond. Dieser war jedoch so liebenswürdig, ihm die Mitfahrt nicht abzuschlagen, zumal sie beide Ziele hatten, die nahe beieinander lagen, in der Nähe von Kensington Park. Nach einer schweigsamen Fahrt von knapp 25 Minuten verließ Mr. Brett das Taxi an der Ecke Kensington Park, Cumberland Road, ohne einen Penny bezahlen zu müssen, da der Herr im Fond darauf bestand, dass er den Wagen gemietet habe und also auch für die Gebühr aufkommen werde. Dann entfernte sich das Taxi, während Mr. Brett sich eine Zigarette ansteckte und nach einer Weile des Überlegens die Cumberland Road hinabging. Vor dem Haus Nummer 193 blieb er stehen und läutete bei Mr. Stewart. Es blieb still im Haus. Mr. Brett versuchte es noch einmal. Als sich wiederum nichts rührte, gab er es auf und ging den Weg zurück. Später bog er im Kensington Park ein und schlenderte mit dem Gehaben eines Nachtspaziergängers bis vor das Haus 204, wo er in Betrachtung von Pattersons schmiedeeisernem Gartentor versank, das, wie wir ja wissen, Mr. Stewart kürzlich erst, weil es immer wieder infernalisch quietschte, nachgeölt hatte. Es war unmöglich, dass Mr. Brett die beiden Schatten bemerken konnte, die auf der anderen Straßenseite in der Dunkelheit von Mr. Cunninghams Garten lauerten. Entschuldigung, Chef, aber im Frühjahr sind meine Bräunchen... immer mit den Fäusten zum Ziel zu kommen, nicht wieder mit ihm durch. Warten wir es ab. Das Haus ist umstellt, was immer geschieht. Er kann uns nicht entkommen. Da, er kommt. Auf die Plätze. Vielleicht nimmt er erst einen Drink in der Küche, bevor er... Nein, er steuert sofort auf sein Ziel los. Verflucht! Hände hoch! Und keine Bewegung, Mr. Brett! Hallo, Crocker! Kommen Sie rauf, Chef, ich hab ihn! Verdammt, Brett, bleiben Sie, wo Sie sind, Idiot! Das Haus ist umstellt, Sie kommen nicht hinaus! Ah! Halt! Stehen bleiben oder wir schießen! Sie hörten die fünfte Folge des Kriminalhörspiels »Der große Unbekannte« von Karl Richard Schon. »Der große Unbekannte« von Karl Richard Schon. Kriminalhörspiel in 6 Folgen. »Der große Unbekannte«. 10 Minuten folgen wir ihm. Hoffentlich geht Crockers Lust, immer mit den Fäusten zum Ziel zu kommen. Nicht wieder mit ihm durch. Warten wir es ab. Das Haus ist umstellt, was immer geschieht. Er kann uns nicht entkommen. Da, er kommt. Auf die Plätze. Vielleicht nimmt er erst einen Drink in der Küche, bevor er... Nein, er steuert sofort auf sein Ziel los. Verflucht! Hände hoch! Und keine Bewegung, Mr. Brett! Hallo, Crocker! Kommen Sie rauf, Chef, ich hab ihn! Verdammt, Brett, bleiben Sie, wo Sie sind, Sie Idiot! Das Haus ist umstellt, Sie kommen nicht hinaus! Halt! Stehen bleiben oder wir schießen! Bleiben Sie stehen, Brett! Sie kommen nicht hinaus! Das wird sich finden! Geben Sie es auf! Verflucht! Da läuft er! Zum Fluss! Ob er sich auf ein nächtliches Bad ankommen lassen will? Scheint so, Chef. Aber der Hechtsprung war vorbildlich. Haben Sie ihn gesehen, Chef? Mr. Brett! Mr. Brett! Wenn man es strategisch ausdrücken will, meine Damen und Herren, so könnte man von der Einschließung des Hauses Kensington Park 202 sagen, dass sie zum Fluss zu ihre schwache Stelle hatte. Und Brett, seines Zeichens Kunstmaler, hatte sie prompt durchbrochen. Dennoch war Chefinspektor Nutting zuversichtlich, dass der kommende Tag sowohl den Schwimmer zurück als auch das Ende des Falles Jenkins bringen würde. Das Einzige, was im Augenblick noch zu tun nötig war, bestand in der Unterrichtung der Wasserpolizei und in der Besetzung der Themseufer, soweit das mit Hilfe der 10 Beamten möglich war, die zur Verfügung standen. Aber Mr. Brett musste in der Tat ein ausgezeichneter Schwimmer sein, denn er tauchte innerhalb von einer Meile von Jenkins Haus gerechnet stromabwärts nicht mehr auf. Der Gedanke, dass er sich gegen den Strom gewandt hatte, schien nicht viel für sich zu haben. Aber selbst für diesen Fall war der Versuch zu entkommen so gut wie aussichtslos. Ein pudelnasser Mann, der irgendwo aus der Themse stieg, musste dem nächsten Menschen, dem er begegnete, auffallen. Zumal dieser Mensch in den späten Nachtstunden mit Wahrscheinlichkeit ein Polizist sein würde. Die Möglichkeit also, aus London oder auch aus England zu verschwinden, war somit nicht mehr gegeben. Die Grenzpolizeistationen sind unterrichtet, Chef. Auch die Flugplätze und Seehäfen. Er sitzt in der Falle und die Falle heißt Großbritannien. Du hast den Mann, den wir suchen, einmal den großen Unbekannten genannt, Holloway. Es sieht so aus, als wäre es also doch Christopher Brett. Oder, Chef? Warten wir ab, bis er wieder zum Vorschein kommt. Führen Sie Miss Bellaby vor. Es täte mir leid, wenn ein so hübsches Mädchen länger unter dem Verdacht stünde, in einem Fall von Mord verwickelt zu sein. Was meinen Sie denn dazu, Chef? Ich meine, Crocker, dass du dich entscheiden solltest, ob deine Sympathie nur Miss Bellaby gehören oder Miss Mansfield. Jane? Ach du lieber Gott, damit ist sie aus. Ohne, dass es überhaupt angefangen hat. Was hat noch nicht angefangen, Sergeant? Das ist nicht so leicht, es Ihnen zu erklären, Jane. Ich wollte sagen, Miss Mansfield. Aber ich fürchte, dass es Sie nicht allzu sehr interessieren wird. Nein? Na, bestimmt nicht. Sagen Sie, Sergeant, glauben Sie, dass der Chef heute eine Minute für mich Zeit haben wird? Der Chef? Ja, ich hätte ihn gern gesprochen, privat sozusagen. Sieh mal an, der stellvertretende Leiter der Mordkommission ist es also, der einen Eindruck macht. Wieso? Was meinen Sie denn? Ich will ihn sprechen, weil ich die Absicht habe, zu kündigen. Zu kündigen? Ja. Naja, früher oder später habe ich das erwartet. Aber wenn Sie mir jetzt auch noch sagen, dass Sie in die Filmbranche einsteigen... Oh, woher wissen Sie denn das, Sergeant? Armes Mädchen. Ach, ich habe einen Mann kennengelernt, der Produzent ist. Wissen Sie, Sie suchen für einen Kriminalfilm ein Mädchen, das die Rolle der Sekretärin des Chefinspektors spielen soll. Und da ich etwas davon verstehe und weil ich überhaupt der Typ wäre, den Sie suchen, hat er mir angeboten... Hören Sie mal, ich würde mir diesen Produzenten gerne mal ein bisschen näher ansehen, wenn Sie erlauben. Es gibt da so Burschen... Ja, er ist noch hier. Gut, ich sage es Ihnen. Der Chef sagt, Sie sollen sich beeilen und Miss Bellaby vorführen, Sergeant. Ja. Aber über diesen Produzenten sprechen wir noch. Wozu? Ich bin fest entschlossen, die Chance zu ergreifen, die sich mir bietet. Ganz fest? So fest wie möglich. Na schön. Nur noch einige Fragen, Miss Bellaby, um ein vollständiges Bild zu bekommen. Sie haben Ihrer Mutter nicht erzählt, dass Sie mit Christopher Brett na, so gut wie verlobt sind. Nein, sie ist ziemlich konservativ und hat ihre eigenen Ansichten über die Männer, besonders wenn es sich um Künstler handelt. Aber Sie selbst studieren doch auf dem Konservatorium Musik. Och, das ist nicht mehr als ein Hobby. Meine Mutter meint eben, es sei heute noch so wie früher, dass eine junge Dame Tennis und Klavier spielen können müsste. Hm. Nehmen wir an, Brett hätte Ihnen in Rom nicht gesagt, dass er sein Talent dazu benutzt, Bilder zu fälschen. Wären Sie dann bei ihm geblieben? Ich meine, wie stellten Sie sich überhaupt Ihre Zukunft vor? Ich weiß nicht, wie ich mir das eigentlich gedacht habe. Chris sagte, wir machen Urlaub im Süden. Davon, dass er nicht mehr zurückkehren wollte, sprach er erst später. Aber warum sind Sie so sang- und klanglos verschwunden, dass Ihre Mutter schon das Schlimmste annahm? Ich wollte ihr schreiben, wenn wir in Italien waren. Wissen Sie, sie hat mir immer Schwierigkeiten gemacht, wenn ich einmal tun wollte, was sie nicht billigte. Sie ist der Meinung, ich sei noch nicht erwachsen. Hm. Ich sagte ja, sie ist sehr konservativ und ihre Ansichten. Jedenfalls hatte ich den festen Willen, diese Reise mit Chris zu machen. Und deshalb... Meinten Sie, es verantworten zu können, dass Ihre Mutter sich große Sorgen machte? Ja, entschuldigen Sie, das passt eigentlich nicht zu dem Bild, was ich mir von Ihnen mache. Soll das ein Vorwurf sein? Keineswegs, dazu habe ich kein Recht. Nun, ich danke Ihnen, Miss Bellaby. Wenn das Protokoll ausgeschrieben ist und die Formalitäten Ihrer Entlassung geregelt sind, können Sie gehen. Wir werden Ihre Mutter verständigen, dass sie sie abholt. Oder ist Ihnen das nicht recht? Ach, gewiss, ich danke Ihnen. Sonst noch eine Frage? Nein. Auf Wiedersehen. Guten Tag. Mit erwachsenen Töchtern hat man ebenso viel Kummer wie mit Hunden oder Katzen. Aber mir ist, als wäre mir dieser Gedanke kürzlich schon mal gekommen. Na, Gott sei Dank, dass ich beides nicht besitze. Kurz nach dem Lunch meldete sich der Beamte, der die Überwachung Mr. Stewarts durchführte. Sein Bericht, dass der Invalide 12 Stunden auf der Eisenbahn zugebracht hatte, ohne dass deutlich geworden sei, welches Ziel er erreichen wollte, gipfelte darin, dass er schließlich wieder nach London zurückgekehrt sei und eben seine Wohnung betreten habe. Chefinspektor Nutting befahl, dass Mr. Stewart nun doch unter vorläufigen Arrest zu stellen sei, und der Beamte sagte, er würde ihn sofort herbeischaffen. Na, Stewart wird auch nicht gerade glücklich gewesen sein, sich die Nacht auf diese Weise um die Ohren zu schlagen. Seine Nerven gingen ganz einfach mit ihm durch, nachdem wir die Hausdurchsuchung vorgenommen hatten. Das war's. Und er fühlte wohl, dass es nur noch eine Frage der Zeit sei, wann wir ihn festsetzen würden. Da ihm die Geschichte ohnehin langsam unheimlich wurde, beschloss er zunächst einmal zu verschwinden. Unterwegs musste ihm klar geworden sein, dass das Delikt, weswegen wir ihn vor Gericht bringen werden, nicht so groß war, dass es sich lohnte, wie ein Verbrecher irgendwo unterzutauchen. Na, immerhin ist das Delikt Beihilfe zum Mord, Chef. Womit sich unsere Ansichten keineswegs decken, Holloway. Ist Miss Bellaby bereits entlassen? Ja. Entschuldigen Sie, meine Damen und Herren, wenn ich mich an dieser Stelle sozusagen in eigener Sache melde. Es war 14 Uhr an diesem 26. April, ein Mittwoch, als das Telefon klingelte. Ich hatte seit Margaret Bellabys Verhaftung 2 schlaflose Nächte hinter mir. Sie wissen ja, wie das ist, wenn man den Gegenstand seiner besten Gefühle hinter Gefängnisgittern weiß. Oder Sie wissen dies auch nicht, oder nur aus einem analogen Fall. Jedenfalls war ich hoffnungslos deprimiert und körperlich wie seelisch zerschlagen. Als ich den Hörer abnahm, hatte ich keine Hoffnung, dass etwas geschehen würde, was diesem Zustand ein Ende bereiten könnte. Aber dann war es doch so. Dickens. Ja, guten Tag, Mr. Dickens. Margaret, verzeihung, Miss Bellaby. Mhm. Ja, wo sind Sie denn? Ich meine, von wo sprechen Sie? Von zu Hause. Von zu... Ist das wahr? Ja, hat man Sie entlassen? Ja, vor 2 Stunden. Oh, Sie haben ja keine Ahnung, wie groß der Stein ist, der mir in diesem Moment vom Herzen fällt. Sie, ich habe mir den Kopf zermartert, wie ich Ihnen helfen könnte. Zumal ich so verrückt war, Ihnen zu versprechen, dass ich Sie dort herausholen würde. Ja, Sie müssen mir furchtbar böse sein wegen meiner blödsinnigen Großsprecherei, nicht? Hallo, sind Sie ja? noch da? Ja? Ja. Ja, aber wenn es Sie beruhigt, Mr. Dickens, ich sehe keinen Grund, warum ich Ihnen böse sein sollte. Ja? Wenn Sie es mir nachtragen würden, dass ich Ihnen all die Umstände gemacht habe... Umstände nach? Ach Gott, was reden Sie da für einen Unsinn. Glauben Sie, es wäre mir lieber, wenn ich Sie nicht auf diese, naja, nicht gerade übliche Weise kennengelernt hätte? Glauben Sie das wirklich? Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass es mir ganz bestimmt nicht lieber gewesen wäre, wenn ich Sie nicht kennengelernt hätte. Oh, Hören Sie das bitte noch einmal wiederholen? Nicht jetzt, nicht hier am Telefon. Sondern? Sie kennen doch die Bank im Victoria Park, wo wir über das Wetter gesprochen haben. Das Gespräch ließe sich an einem so schönen Tag wie heute bestimmt fortführen, meinen Sie nicht? Sie, und wenn es Stahlspäne regnete. Ich wüsste nicht, was ich lieber täte. Sagen wir in 40 Minuten, ja? Können Sie das schaffen? Oh, in 5. Ich habe nicht mehr als 50 Schritte von der Telefonzelle. Ja, ich dachte, Sie sprechen von zu Hause. Ich kann die Bank sehen, sie ist noch frei. Ja? Machen Sie schnell, bevor sie besetzt wird. Ja. Entschuldigen Sie, meine Damen und Herren, wenn ich hiermit zum letzten Mal das Wort an Sie richte, aber Sie verstehen sicher, der Fall, um den es mir jetzt persönlich ausschließlich geht, wird mich so sehr in Anspruch nehmen, dass mich die Lösung des Falles Jenkins nicht mehr die Bohne interessiert. Ich lege das Ende der Geschichte vertrauensvoll in die Hand, Chefinspektor Nuttings. Also, goodbye. Na, Mr. Stewart, wäre es nicht das Beste gewesen, Sie hätten uns von Anfang an Reinenwein eingeschenkt? Sie hätten sich eine Menge Unannehmlichkeiten und Scotland Yard so gut wie alle Arbeiter sparen können. Sie werden von mir jetzt nicht mehr zu hören kriegen als bisher, verstehen Sie? Weil ich mit der Ermordung Mr. Jenkins nichts, aber auch gar nichts zu tun habe. Worin ich Ihnen nicht einmal widerspreche. Ich meine nur... Nothing. Was sagen Sie? Irrtum ausgeschlossen? Ja, es ist gut, wir kommen. Das ist komisch. Haben Sie schon mal darüber nachgedacht, Mr. Stewart, dass sich das Schicksal stets dagegen wehrt, wenn man ihm in die Speichen greifen will? Die Entscheidung über Leben und Tod beispielsweise trifft es in allen Fällen am liebsten selbst. Wer ihm ins Handwerk pfuscht, bezahlt dies früher oder später mit gleicher Münze. Wollen Sie mir Ihre Polizistenphilosophie schmackhaft machen? Es handelt sich um mehr, Mr. Stewart. Wir Polizisten sehen öfter als andere Leute hinter die Kulissen dieser Lebensbühne. Und wir erleben das präzise abrollende Spiel der Spiele mit allen seinen Schattierungen. Und das ist jedes Mal beinahe zu viel. Mehr als ein Mensch berufsmäßig verkraften kann. Kommen Sie. Wohin? Wo wir kürzlich erst einmal waren, ins Schauhaus. Nun, Mr. Stewart? Mein Gott. Ich verstehe, dass es nicht leicht für Sie ist, zu sehen, wie schnell Wirklichkeit werden kann, was als Täuschung gedacht war. Aber wieso? Ich verstehe nicht. Wie ist das möglich? Einzelheiten später, Mr. Stewart. Jetzt will ich von Ihnen nur den Namen dieses Mannes wissen, den die Flusspolizei vor einer Stunde aus der Themse fischte. Warum fragen Sie mich? Es scheint so, als wüssten Sie nicht selbst, wer das ist. Nun, Mr. Stewart? Es ist Mr. Harold Jenkins. Jenkins? Ist dieser Stewart verrückt oder was will er mit dieser neuen Lüge? Sie tun Mr. Stewart Unrecht, Cocker. Ja, aber Jenkins... Darf man rauchen, Chef? Bitte, ja. Jenkins deckt seit einer Woche der Rasen des Westfriedhofs, Chef. Den Mann, den man an seiner Stelle dort begraben hat, den holt der Totengräber zur Stunde wieder ans Licht der Welt. Es wird sich sicher bald herausstellen, wer er war und warum er seinerzeit in den Fluss sprang, um Selbstmord zu begehen. Selbstmord? Das wollten die Mörder gern, dass wir es glauben, Chef. In diesem Fall wird es die Wahrheit genau treffen. Chef, erinnern Sie sich noch, was Dr. Malden gesagt hat? Dass der Tote bis auf eine unbedeutende Wunde an der Stirn unverletzt war. Es war übrigens beängstigend zu sehen, dass sich Mr. Jenkins bei seinem Sturz oder besser gesagt bei seinem Hechtsprung ins Wasser beinahe an der gleichen Stelle eine ähnliche Wunde zuzog. Möglich, dass er deshalb das Bewusstsein verlor und untertauchte, während wir annahmen, er sei ein perfekter Schwimmer. Moment mal, Chef. Der Mann, von dem Sie reden, hieß Brad. Christopher Brad. Richtig, ja. Dankeschön, Miss Mansfield. Was heißt das richtig? Entweder hieß er Brad oder er hieß Jenkins. Dankeschön. Ja, das wechselte von Fall zu Fall. Als Harold Jenkins bewohnte er eine hübsche Villa, Kensington Park 202, und besaß einen Laden der City. Als Christopher Brad malte er Bilder im Stile französischer Impressionisten in seinem Atelier in Chelsea, Hamilton Street 70. Ach, und die Bilder, die Brad malte, brachte Jenkins auf den Markt. Und Mrs. Kent, Jenkins Haushälterin, hatte von alledem keine Ahnung? Sicher nicht. Wenn er als Maler tätig war, glaubte sie immer, er sei verreist. Aber wie steht es mit Miss Bellaby? Die kannte nur einen Christopher Brad, der sie von seiner wahren Identität nie in Kenntnis setzte. Und Stuart? War seinem ehemaligen Hauptmann, der ihm in der Normandie das Leben rettete, so ergeben, dass Jenkins ihn für seinen Plan verwenden konnte? Darf man Näheres über diesen Plan hören, Chef? Tja, es handelte sich darum, auf welche Weise es möglich sei, dass ein Mensch verschwindet, um als ein anderer wieder aufzutauchen und irgendwo weiterzuleben. Ja. Entweder hatte Jenkins es satt, länger für den Nachschub an Falsifikaten auf dem hochdotierten Kunstmarkt zu sorgen, oder Brett war es leid, diese Falsifikate herzustellen. Stell mir so gut wie auf das Gleiche heraus. Wenn Jenkins eines schönen Tages einfach verschwand, so war mit großer Wahrscheinlichkeit damit zu rechnen, dass er früher oder später, wo immer er hingehen würde, ausfindig gemacht werden könnte. Er hatte immer eine gute Meinung von Scotland Yard. Und nicht so sehr von Scotland Yard, sondern von den Leuten, mit denen er Geschäfte machte. Sie verstehen, ein so groß aufgezogener Handel mit gefälschten Gemälden kann nicht von einer einzigen Person gemanagt werden, die zudem noch die Herstellung der Ware übernommen hatte. Und wer sind denn diese Leute, Chef? Nun, das herauszubekommen, ist die Aufgabe des Fälschungsdezernats. Für uns ging es lediglich darum, den Mordfall Jenkins zu lösen. Der gar keiner war. Darf ich, Chef? Bitte, ja. Also, Chef, Sie meinen, dass Jenkins seine eigene Ermordung nur vortäuschte, um die Komplizen, mit denen er wohl oder übel zusammenarbeiten musste, irrezuführen? Es kam ihm darauf an, von ihnen loszukommen. Naja, und was wäre besser geeignet gewesen, als in den Schlagzeilen als Opfer eines Mordfalles zu erscheinen? Ja, und das Blut im Bad. Die ganzen Umstände, die auf Mord hindeuteten. Es ist nicht schwer, sich selbst und einem Manne, der einem gerne zu Diensten war, ein bisschen Blut abzuzapfen und damit ein Badezimmer zu verschmieren. Erinnern Sie sich an die Schnittwunde in Stuarts Arm? Ja. An der gleichen Stelle fand man auch bei dem toten Jenkins alias Brett eine solche Wunde. Daher die verschiedenen Blutgruppen, 0 und B. Moment, Chef. Der Tote, den Stuart zuerst als Jenkins identifizierte, hatte auch Blutgruppe 0. Das war ein Zufall. Und sogar ein sehr wahrscheinlicher, denn es laufen eine ganze Menge Leute mit dieser Blutgruppe herum. Fragen Sie Dr. Malden. Dieser Selbstmörder, den die Wasserpolizei auffischte, war überhaupt ein günstiger Zufall. Stuart wusste natürlich, dass wir seine Aussage nicht bezweifeln würden, was wir ja auch nicht taten. Nee. Dankeschön. Bitte. Damals schien alles klar zu sein. Die Spuren in Jenkins Haus, der verschwundene Tote, der offensichtlich in die Themse geworfen wurde, und sein Wiederauftauchen. Wäre es Stuart nicht möglich gewesen, einen x-beliebigen Mann, der ertrunken war, als angeblichen Mr. Jenkins zu identifizieren, so hätte uns früher oder später stutzig machen müssen, dass die Leiche verschwunden blieb. Denn erfahrungsgemäß tritt eine solche bei Mord immer in Erscheinung. Ja. Entschuldigen Sie, Chef, wenn ich nochmal darauf zurückkomme, aber wenn wir Stuart, wie ich es ja vorhatte, gleich festgesetzt und in die Zange genommen hätten, dann... Dann hätte er geschwiegen. Und er ist ganz der Mann, der es eine ziemliche Weile aushält, vor der Polizei standhaft zu bleiben. Sein einziger Fehler war, dass er nach Chelsea hinausfuhr. Er sagte mir vorhin, dass er von Jenkins den Auftrag hatte, ihn vom Stand der polizeilichen Ermittlungen in der Hamilton Street 70 bei Mr. Brett Nachricht zu hinterlassen. Aber Brett war zu diesem Zeitpunkt schon in Rom. Uns freilich genügte der Hinweis auf die Existenz eines Malers namens Brett, um unsere Schlüsse zu ziehen. Ja, aber die Rolle von Miss Bellaby ist mir noch nicht ganz klar. Das ist ganz einfach, Cocker. Jenkins wusste natürlich, dass sein Vermögen in Bargeld und Werten verloren ging. Er konnte es nicht gut mitnehmen, ohne die Polizei aufmerksam zu machen. Wenn er zum Beispiel sein gesamtes Bankkonto abgehoben hätte, wären wir auf den naheliegenden Gedanken gekommen, dass etwas ganz anderes vorlag als Mord. So hob er lediglich die 5.000 Pfund ab, ließ das Konto bestehen und verfertigte das rechtsgültige Testament. Und das sollte Stuart, dem er einen Zweitschlüssel für das Geheimchef gab, später, wenn der Fall Jenkins nicht mehr zu den Neuigkeiten des Tages gehörte, an die Adresse des Notars Dr. Kingsley senden, der alles weitere pflichtgemäß veranlasst hätte. Da er sich selbst aber auch nicht unter dem Namen Brett als Erbe einsetzen konnte, verwandte er Margot Bellabys Namen. Er hoffte ja, dass er auf diese Weise in dem Besitz seines Vermögens bleiben würde, denn er hatte die Absicht, Miss Bellaby zu heiraten. Dass sie nun schon bei seinem Geständnis, dass er sich auf die Fälschung von Bildern spezialisiert habe, von ihm weggehen würde, nahm er wohl nicht an. Allem Anschein nach täuschte er sich in Bezug auf die Gefühle, die die junge Dame für ihn empfand. Kann ich mal einen Aschbecher? Bitte, ja. Ja. Haben Sie mal ein Feuer? Holen. Danke. Ja, selbstverständlich, Herr Inspektor. Darf ich? Es war also klar, dass er nach Miss Bellabys Abreise aus Rom gezwungen war, nach London zurückzukehren. Naja, schon um des Testaments willen. Aber wahrscheinlich auch, um den Versuch zu machen, Margaret Bellaby zurückzugewinnen. Ja. Tja, die Liebe, Chef. Da haben Sie so Ihre Erfahrung, Cocker, was? Miss Mansfield geht am ersten. Müssen Sie mich daran erinnern. Chef, apropos Rom. Sagen Sie, Chef, haben Sie, als Sie aus Italien zurückkamen, bereits gewusst, was los war? Ich machte bei der Durchsicht der Hotelanmeldungen dort eine Entdeckung, die mich zuerst überraschte, mir aber dann alles erklärte. Brett hatte sich keineswegs unter diesem Namen eingemietet. Darum konnten die Kollegen da unten ihn noch nicht finden. Und nach einem Harold Jenkins zu suchen, dazu hatten sie ja keinen Anlass. Als ich jedoch auf den Namen stieß, sagte ich mir, dass es gar nicht so unklug von Jenkins war, das Pseudonym Brett abzulegen. Denn obschon er nicht vermuten konnte, dass wir inzwischen auf den Namen Brett gestoßen waren, glaubte er doch, dass es besser sei, sich Jenkins zu nennen. Den würde niemand suchen, denn der war ja in London ermordet worden. Ja, und Sie kamen mit der Überzeugung zurück, dass Brett und Jenkins eine und dieselbe Person sind, ohne uns ein Sterbenswort zu sagen. Zunächst war es nur ein Verdacht. Schließlich konnte sich Brett des Namens auch nur bedient haben. Ebenso der Papiere Jenkins, die er ihm, wenn er zum Beispiel mit Stuart zusammen den Mord doch begangen hatte, abgenommen haben konnte. Bescheid wusste ich erst, als ich mit einer Fotografie von Jenkins zu dem Hausmeister in der Hamilton Street ging und der Mann sofort den Maler aus dem vierten Stock erkannte. Nun war alles klar. Und wir brauchten nur noch zu warten, bis Jenkins alias Brett wieder in London auftauchte. Was dann ja auch geschah. Holloway, bitte Sie vor. Bitte. Und nun ist er auf dieselbe Weise gestorben. Dankeschön. Wie es von Anfang an den Anschein hatte. Ist doch recht merkwürdig, nicht wahr? Tja, aber staunt es Sie noch, Holloway, wenn wir die Feststellung machen, wie merkwürdig dieses Leben manchmal ist? Na, ich kann nur sagen, dass die Geschichte, wie sie jetzt vorliegt, eigentlich gar nicht so kompliziert ist, wie sie aussah. Aber hätten wir nicht schon stutzig werden müssen, als wir die Leiche nicht gleich fanden? Und im Grunde sah das Arbeitszimmer und auch das Bad damals schon so aus, dass man auf die Idee kommen konnte, dieser angebliche Mord und alle die Umstände wiesen so deutlich auf die Absicht hin, die man bezweckte, dass... Na, nur mal langsam, Cocker. Sie sollten wissen, dass ein Fall, wenn er gelöst ist und man ihn von rückwärts betrachtet, immer viel einfacher aussieht als vorher. Und Sie müssen ja wohl ehrlich zugeben, dass Sie keineswegs stutzig wurden, so sehr stutzig, dass Ihnen dieser Mord als wenig wahrscheinlich erschien. Ja, da haben Sie freilich recht, Chef. Wie fast immer. Es ist damit genauso wie sonst im Leben. Wenn man immer sofort wüsste, was gespielt wird, wäre alles viel leichter. Ja, und Sie haben heute Ihren philosophischen Tag. Das hat schon Mr. Stuart bemängelt. Was also den großen Unbekannten betrifft, hinter dem wir eher waren, Chef. Lassen wir die Toten ruhen, Holloway. Der Gedanke kotzt mich ohnehin an, dass wir immer dann erst mit den Menschen zu tun bekommen, wenn sie diesen scheußlichen Zustand angenommen haben. Während die Lebenden... Wen meinen Sie denn jetzt, Cocker? Mit seinen strapazierten Gefühlen sollte es der Mensch wie mit seinen Toten halten. Sie ruhen in Frieden. Na ja. Chef, es ist 6 vorbei. Brauchen Sie mich noch? Nein. Ich habe meiner Frau versprochen, heute mal mit ihr ins Kino zu gehen. Holloway, dann gehen Sie. Wenn du dir meine Freundschaft erhalten willst, dann gib nie wieder einen Satz von dir, in dem ein Wort vorkommt, das mir an Film oder Filmproduzenten erinnert. Hast du mich verstanden? Prost. Morgen, Chef. Morgen, Cocker. Also, der Fall Jenkins ist jetzt bis in alle Einzelheiten gelöst. Der Mann, den Mr. Stuart als den angeblich ermordeten Kunsthändler identifizierte, ist ein armer Teufel, der wegen eines unheilbaren Zuckerleidens sein Leben beendete. Ich erinnere mich, dass Dr. Malden etwas von seiner Krankheit erwähnte. Tja, und was die Ermittlungen des Fälschungsdezernates betrifft, so steht so gut wie fest, dass Jenkins, beziehungsweise Brett, in der Tat der Verfertiger jener französischen Impressionisten war, die in New York und Paris auftauchten. Ich hoffe, die Kollegen können bald auch die Leute festnehmen, aus deren Fängen sich Harold Jenkins durch den vorgetäuschten Mord befreien wollte. Morgen, Miss Mansfield. Morgen, Miss Mansfield. Dankeschön. Hören Sie, Chef. Ich habe eine junge Dame kennengelernt, die 300 Anschläge in der Minute macht. Ich weiß zwar nicht, ob das viel ist, aber rein gefühlsmäßig scheint sie mir genau der Typ von Sekretärin zu sein, den wir hier brauchen. Wie lange dauert es bei dir eigentlich, Crocker, bis du so eine Enttäuschung richtig überwunden hast? Genau 48 Stunden. Ja, und die können verdammt lang sein. Mr. Dickens schreibt uns auf Bitten. Diese komische Nummer? Was will er denn? Edgar Dickens und Margot Bellaby geben sich die Ehre, ihre Verlobung anzuzeigen. Sieh mal an. Dieses aparte Mädel hat sich auch nicht gerade lang bei der Trauer über den Verlust ihres vorangegangenen Bräutigams aufgehalten. Sag mal, warum regst du dich darüber nicht auf, Holloway? Hier ist ja noch ein handschriftlicher Vermerk. Ja. Unser Dank gilt dem Beamten der Mordkommission, denen wir die Stiftung unseres Glückes verdanken. Nett von diesem Autor von Kriminalgeschichten. Ich bezweifle allerdings, ob er je imstande ist, sich einen Fall wie diesen auszudenken, den wir gerade zu einem verhältnismäßig guten Ende gebracht haben. Ich nehme an, das hat er in Zukunft gar nicht mehr nötig. Wieso? Weil er ein Mädchen heiraten wird, das mehr als eine gute Partie genannt werden kann. Herr Holloway hat recht. Harold Jenkins Testament ist zweifellos rechtskräftig. Und da er nun tatsächlich gestorben ist, sehe ich kein Hindernis, dass Miss Bellaby abhalten könnte, die Erbschaft anzutreten. Zum Teufel, dran habe ich gar nicht mehr gedacht. Tja. Also dieser Dickens ist wirklich ein Glückspilz. Ich frage mich nur, nach welchen Regeln das Schicksal die Leute auswählt, die es so grenzenlos verwöhnt. Verzeihen Sie, meine Damen und Herren, aber das kann ich nicht widerspruchslos hinnehmen. Ich wollte mich zwar nicht mehr melden, aber ich muss Sergeant Crokers Meinung revidieren. Es könnte sonst so aussehen, als sei ich der Nutznießer eines Verbrechens geworden. Die Wahrheit sieht doch so aus, dass Margaret zwar die rechtmäßige Erbin war, der Schaden jedoch, den Jenkins alias Brett mit seinen Bilderfälschungen angerichtet hat, seine Hinterlassenschaft bei weitem überwog. Sein Vermögen wurde daher eingezogen und ich kann auch in Zukunft leider keineswegs darauf verzichten, Kriminalgeschichten zu schreiben, wie Mr. Holloway vermutete. Und in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ergebenst, Ihr Edgar Dickens. Sie hörten Der große Unbekannte, ein Kriminalhörspiel in 6 Folgen von Karl Richard Schon mit der Musik von Joachim Ewen. Die Hauptrollen und ihre Sprecher waren Edgar Dickens, Wolfgang Reinsch, Chefinspektor Nutting, Peter Arthur Stiege, Sergeant Holloway, Lothar Rollauer, Sergeant Crocker, Lutz Haberkorn, Jane Mansfield, Karin Schröder, Margot Bellaby, Karin Kleine, Mr. Stewart, Fred Hospowski, Randolph MacPherson, Arnold Richter. In weiteren Rollen wirkten mit Jenny Thelen, Susanne Heim, Heidi Walter, Ulrich Bach, Karl Fürstenberg, Gottlob Görike, Helmut Peter und Erich Verwi. Ton und Technik Eduard Kramer und Irma Müller. Regie Klaus Groth.